Kulturmarxismus. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Kakao ist nur, wenn der Staat es macht. Guten Abend. Ja, das alles, alles andere ist kakaohaltiges Getränkepulver. Und kulturmarxistische Verunreinigung. Und wenn du selbst rausgehst und anfängst, Leuten Kakao anzubieten und anzudrehen und sie dazu zu zwingen, deinen Kakao zu kaufen, dann ist das was anderes, als wenn es der Staat macht. Das ist was ganz anderes. Ja, ja. Guten Abend. Apropos Staat, was sie für Ideen haben denn die jungen Politikerinnen bei den Grünen heutzutage so? Das frage ich mich. Ökomarxistische. Die selben wie die Alten, oder nicht? Ja, die wollen ein starkes Europa, scheinbar. Ja, und die wollen die Demokratie stärken. Ich würde sogar sagen, sie wollen die Demokratie leben. Ein Zusammenschluss der Aufrechten. Auf Linken. Da steht aber das Wort Rechte drin, ja, sehe ich auch gerade. Das ist schlimm. Das ist nicht gut. Hätte sie gleich Autobahn schreiben können. Ja, klar. Sie wollen einen Zusammenschluss der Rechten und der Aufständigen? Das gibt doch ja. Na, was sagt sie uns denn? Soll ich mal abspielen? Lass sie uns was sagen. Hallo zusammen. Ich habe mir die zwei letzten Nächte um die Ohren geschlagen, weil eine panische Regionalpartei mit ihrem verantwortungslosen Handeln eine Regierungskrise herbeigeführt hat. Und währenddessen sterben weiter Babys, Kinder und Erwachsene im Mittelmeer und die Seenotrettung wird an ihrer Arbeit gehindert. Ich finde das so unglaublich schäbig und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Aber nein. Hast du mal deinen Fernseher angemacht? CSU und macht die ihren Fernseher auch an? Wisst ihr, wie man dafür sorgen kann, dass diese Leute da nicht im Mittelmeer sterben? Man sorgt einfach dafür, dass sie nicht abgeholt werden oder dass da irgendwie da auf deren Seite irgendwie Infrastruktur aufgebaut wird und sie aufhören, sich auf so eine gefährliche Reise zu begeben. Oder man bringt am Strand einfach ein Betreten-Verboten-Schild an. Dann können sie nicht mehr ins Wasser. Ja genau, eine migrantenfreie Zone. Das wäre dann so wie so eine waffenfreie Zone, aber für Migranten, bei ihnen am Strand, da drüben. Nee, OPEX, einfach nur ein Schild. Strand betreten, verboten. Man merkt, dass du kein Deutscher bist. Okay, aber ich glaube, dass sie ihren Fernseher nicht einschaltet, um die Kulturindustrie zu vermeiden. Das wäre doch aber eigentlich mal eine Lösung. Wir machen einfach alle Strände in Libyen zu FKK-Stränden. Ja, gleichzeitig könnte man dann auch noch ein Verbot ausstellen, dass man kein Plastik über den Strand tragen darf und dann wird man die Plastikverschmutzung im Ozean beheben, weißt? Also plastikfreie Strände. Also. Ja, deutlich, der ganze Plastikschrott, den die da verkaufen an die Touristen, das geht nicht mehr so weiter. Da hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Hast du gerade Menschen mit Fliegen verglichen? Und wir bekommen jetzt ein neues Grenzregime und Lager für Geflüchtete. Es ist nicht unglaublich zynisch, dass unsere Gesellschaft sich über die Lager für Kinder von Trump aufregt, aber hier Regierungsparteien Lager für Geflüchtete gutheißen? Das muss endlich aufhören. Ich will eine humanitäre Asylpolitik. Meine Güte. Aber das ist genauso wie die Diskussion um Zäune, Grenzzäune auf dem Balkan, wobei Spanien auch Grenzzäune hat, spanische Grenzzäune in Ordnung sind. Grenzzäune auf dem Balkan an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weil Gründe. Ja, ich meine, ein Lager. Wenn die jetzt in so einer Turnhalle gelandet sind, dann war das auch eine Art Lager. Eine Frage der Wortwahl einfach mehr nicht, finde ich. Und auch eine humanitäre Asylpolitik ist so ja, okay. Wie soll das aussehen? Wie? Das ist was für Geschlechtergerechtigkeit. Nein, es wäre doch humanitär, wenn man die Leute nicht abholen würde und sie nicht nach Europa bringen, so über mehrere hundert Kilometer, weißt du, so, was ist das? Ich will, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört. Ich will Fluchtursachen bekämpfen. Ich will Integrationsgestalten. Ich will schnelle und rechtsstaatliche Verfahren und ich will endlich, dass Geflüchtete in Arbeit hier kommen. Und ich möchte unser Europa verteidigen. Ich will die Freizügigkeit erhalten. Die sollen nicht in Lager, die sollen arbeiten. Ja. Das Einzige, was ich höre, ist irgendwie, ich will. Ja. Man könnte doch die Idee von einem Lager und von Arbeit zusammen verbinden in ein Arbeitslager. Lieber nicht, Ope. Das wäre zu viel, oder? Nein, aber guck mal, sie sagt auch, dass man Fluchtursachen bekämpfen soll. Ja, die dritte Welt wäre wesentlich reicher, hätte man nach der Dekolonialisierung nicht fast überall auf sozialistische Politik gesetzt, dann wären sie jetzt nicht so krass abgehängt. Das ist eigentlich ein linkes Vermächtnis, dass viele Länder in Afrika ziemlich übel arm sind. Also links, auch kommunistisches Vermächtnis, weil ja damals die Sowjetunion starken Einfluss hatte. Aber viele von den Ländern haben damals sozialistische, gerechte Politik gemacht, die hier auch gefeiert worden ist von linken Kreisen. Und deswegen sind dort die Wirtschaften unterentwickelt. So, es wird besser. Ja, mit Reformen und so, aber halt, ja, also darüber spricht auch nie jemand so. Das linke Vermächtnis, der Hunger in der dritten Welt. Ja, und was stellt sie sich unter Europa verteidigen vor? So, mehr Leute hierher holen, soll das Europa verteidigen? Nee, Europa ist für sie halt diese Offenheit, glaube ich. Also die haben das schon komplett übereinander gelegt. Was ich will, will auch Europa und damit ist das alles im grünen Bereich. Im grünen Bereich. Ja, okay. Ja, wenigstens haben die keine rote Angst im grünen Bereich. Erhalten und ich will den Schengen-Raum stärken. Und wenn ihr das auch so seht, dann helft mir doch bitte dabei, dass wir unsere Zukunft gut gestalten. Ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Und ich habe auch keinen Bock, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind und dass wir keinen Bock haben auf die Politik von CSU, CDU und SPD. Unser Land kann mehr und unser Land wir braucht mehr. Wir sind mehr als die Parteien. Zum Beispiel. Wir sind mehr als die Parteien, die gerade regieren. Irgendwie geht es nicht in meinem Kopf, Grüni. Wie viel Prozent? Oder Rand? Ich verstehe das nicht. Ich meine, so, was will der Künstler uns damit sagen? Ja. Für das heilige Männer. Europa. Weißt du, so weiße Männer sind bäh, aber schwarze Männer sind yeah. Speziell die alten weißen Männer, die Probleme mit Diversität haben. Ja, ne? Wo ich das schon mal gehört habe. Und wenn es dann noch junge schwarze Männer gibt, die Probleme mit Diversität haben, ja, die sind dann aber irgendwie schon besser als die alten weißen Männer. Die sind ja jung und schwarz. So, keine Ahnung. Und haben nicht die alten weißen Männer den Schengen-Raum erst geschaffen? So? Die alten weißen Männer nicht irgendwie die Idee von Europa geschaffen? Ja, aber die haben ja den Schengen-Raum nur aus Versehen. Die wollten eigentlich ein viertes Reich schaffen, aber dann ist ihnen das runtergefallen und hinterher... Ja, wir haben das ein paar Trümmerfrauen wieder aufgebaut und dann war es genau. Schon im Raum. Ich wette, der Großvater und der Vater von Katharina Schulze sind beide irgendwie alte weiße Männer. Deswegen müssen wir ihr nicht zuhören. So, sie hat keinen intersektionalen Wert. Ja, Feminism so white. Ja. Wieder eine weiße Frau, die sich aufregt. Am 29.07. ja. In München, wo wir eine große Demo haben für Freiheit, Demokratie und unser Europa. Und eine gute Zukunft für uns alle. Welche Partei macht Werbung mit? Wir wünschen uns eine schlechte Zukunft. Ja. Das nennt mir mal eine Partei. Okay, vielleicht die anarchistische Pogo-Partei. Vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht. Aber sie sahen einen Wahlwerbespot der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die Weltraumaffen sind nicht für den Inhalt von Wahlwerbespots verantwortlich. Genau. Oder von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ja, genau. ADS. Das ist hier die Aufmerksamkeitsdefizitstelle des Bundes. Ja. Sexismus, Gender Pay Gap, Belästigung, wirst du wegen deines Geschlechts diskriminiert? Lass uns Hashtag darüber reden. Hashtag darüber reden hat gleich so beim allerersten Tweet oder so eine ziemliche Barrage von Gegenwind bekommen irgendwie und gar nicht mal so Harassment oder so, sondern Leute haben einfach gesagt, was ist denn hier, lass uns drüber reden, dass Väter entrechtet werden, dass Väter irgendwie einen Großteil ihres Gehalts zahlen und ihre Kinder trotzdem nicht sehen können, dass Kinder als Druckmittel verwendet werden von Frauen und so, lass uns drüber reden. Aber irgendwie war das nicht das, worüber die Antidiskriminierungsstelle reden wollte. Ja, aber wo fängt Sexismus an? Also ich habe gerade von der grünen Frau, die hat ja gesagt, dass alte weiße Männer zu Europa zerstören wollen. Und ich habe jetzt Angst vor dem Alter, weil ich bin ein weißer Mann, ich bin noch nicht alt. Und lass uns darüber reden, dass die Grünen rassistisch gegenüber mir sich äußern. So, ja. An Silvester war ich auf einem Konzert und da hat man auch einen Typ mir einfach ungefragt auf den Arsch geklatscht, wo ich so dachte, ja, dazu ist der nicht da, also das kannst du nicht einfach bringen. Been on the road. Draufhauen ist schon eine der besseren Funktionen, finde ich. An dem Arsch. Dann werde ich das mal verfremden. Oder wollen wir gleich ohne Ton machen, weil steht ja eh unten drunter. Ja, können wir ja ohne, wenn das eh mit. Okay, Copyright Strike. Das kannst du nicht bringen. Das Video kannst du nicht bringen. Ja, dann gucken da auch noch welche so, die gucken, was da los ist, aber die wollten bestimmt die Frau objektifizieren. Habt ihr das gesehen? Ja, klar, natürlich, ja, das passiert ja blitzschnell wegen unserer Gesellschaft hier. Geschlechterdiskriminierung und so, heißt Bescheid. Ist doch nicht unter Bemerkung zu meinem Hintern. Das ist zu schwer für dich. Ständiges Nachfüllen von Weinglas bei Meetings. Ich kann gar nicht aufhören. Das ist zu schwer für dich. Warum ist es dann im Arbeitsschutzgesetz so, dass Frauen weniger heben müssen wie Männer nach dem Gesetz? Wo fängt Sexismus an, Abel? Nicht da, wo du gesagt hast. Nein, die Grenzen sind sehr eng. Okay? Warum ist es da wieder so, dass die Grenzen sehr eng sein dürfen, wo sie doch sonst überall eigentlich gar keine... Ich verstehe es nicht. Ja, das sind metaphorische Grenzen. Sexismus, dumme Bemerkung. Im Job haben Komplimente zu meinem Körper nichts zu suchen. Es kommt also auf den Kontext an. Ja, Kontext ist schwer. Aber es geht um dumme Sprüche. Frau bekommt schwieriger einen gewissen Standing, weil Makler es nicht gewohnt sind, dass eine Frau dann das Sagen hat. Okay. Wird ihr dann verboten, irgendwas zu machen? Wie wehrt man sich gegen Diskriminierung im Job? Wie wehrt man sich? Schwierig, wenn in den Chefsessel immer nur heterosexuelle, weiße... Was hat das denn damit zu tun? ...alte Männer sitzen. Ficken! Alter, Mädchen. Okay, warte, hier. Schwierig, wenn in den Chefsesseln immer nur heterosexuelle, weiße, ja, mittelalterliche Männer sitzen. Ja, aber das SJW-Problem ist absolut nicht schlimm in Deutschland, weil wir haben Männer einfach offizielle Regierungspropaganda. Aber das ist hier echt nicht schlimm. Guck mal, wenn du nach Afrika schaust, wenn du nach Asien schaust, ja, dann sitzen da schwarze Männer und asiatische Männer, okay? Ab und zu auch Frauen. So, kommt auf den Bereich an. Ich weiß nicht. Aber die schwarzen Männer sind ja am längeren Hebel. Die haben einen längeren Hebel. Ja, das nicht so. Ha. Ja, Männer sitzen einfach am längeren Hebel. Ja, das stimmt. Ja, die Gehälter sprechen für sich. In meinem Freundeskreis. Warte, dann wird diese Gegenüberstellung. Die Gehälter sprechen für sich. In meinem Freundeskreis. Ein Mann kriegt 10 Euro, eine Frau 8 Euro. Ich habe neulich für einen Döner 6,50 bezahlt, was ist da los? Der Typ ist irgendwie Straßenmusiker, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall eine Gitarre dabei, warum auch immer. Und ein Maßband. Warum hat er ein Maßband um? Das ist als um die Gitarre zu halten. Das damit ist so, er sein hat er Privileg den messen kann, ich weiß nicht. Ist ja auch alt und weiß, ich meine, also. Ja, aber er sitzt nicht in einem Chefsessel, also. Nee. Und jetzt, ich meine, okay, er meinst ist. Meinst du, er ist nicht der Bandleader? Er ist sein eigener ist Chef. Er unterdrückt sich selbst. Das heißt, es wäre mal interessant zu schauen, wie alte heterosexuelle Männer darüber reden würden. So, ja, ich habe halt einen Chefsessel, das ist mein Chefsessel und hier unterdrücke ich alle Frauen, ja, so sieht das aus, genau, ich habe schon richtig erkannt. So dumm. Sie sollten gleich viel bekommen. Genau, müssen sie sogar. Wahnsinn. Wow, wenn sie müssen, ja okay, dann sollen sie doch arbeiten. Ja, guck mal, das kleine Baby kriegt überhaupt gar kein Gehalt. Was ist das denn für eine Ungerechtigkeit? Ja, Männer sind viel überzeugter von sich und ihren Leistungen. Ja. Ja. Und ja, das sind so die Glaubenssätze halt, ne? Ja, aber selbst wenn, können die Männer da was führen? Nein, weiter. Nächster Punkt. Und darum viel besser selbstbewusster. So, die sind deswegen selbstbewusster. Okay, nee, das, ich glaube, das wurde doch mal irgendwie verlinkt mit Testosteron, dass da Risikobereitschaft da ist und die Gesellschaft halt weniger damit zu tun hat. Sind sozial konstruiert und so, ja, stimmt. Ich vergesse das immer. Dass Biologie eine Erfindung von. Ja, du hast eurozentristischer, phallogozentristischer Ideen. Ja, du hast absolut recht. Ja, das hat damit zu tun, wer es erfunden hat und nicht, wie es begründet ist. Genau. Oder liegt es tatsächlich an den Unterschieden zwischen Mann und Frau? Das sollte eigentlich zuerst dastehen und nicht irgendwie zuletzt. Jungs haben kurze Haare. Ich habe doch auch kurze Haare. Aber Ray hat auch lange Haare. Guck mal, was ist denn das bitte? Was ist denn das? Ja, okay, also Experten, alle Hunde, die das erklären. Das guck mal, alle Hunde haben vier Beine. Alle Katzen haben vier Beine. Also sind Hunde doch Katzen und Katzen doch Hunde. Ja, genau. Komm. Das sind alles nur Stereotype, wie wir jetzt hier von den Experten halt eben lernen. Es ist auch überhaupt nicht so, dass es schon dieses Phänomen ganz klar beschrieben ist in der Semantik und man einfach nur mal irgendwie Sprachwissenschaft ein bisschen mal nachdenken kann und dann selbst dazu kommt. Nö, ich finde es auch interessant, dass sie dann auf Kinder wechseln. So, Kinder verwenden, um eine ideologische Message zu pushen, ist doch eigentlich immer kritisch und eher so ein Underhand-Tactics. Das würde ich als Propaganda bezeichnen. Ganz ja. Da würde ich nicht mal von Underhand sprechen. Kinder zu so einem Thema was sagen zu lassen, ist so dieses typische, guck mal, Kinder sind schon so weise, da können wir Erwachsene noch was lernen. Dabei sind Kinder, wenn sie erstmal, also die können noch viel direkter sein als Erwachsene und noch viel, viel krasser zum Beispiel Unterschiede sehen als Erwachsene und dürfen das auch ansprechen, weil sie es halt noch nicht kennen. Klar kann ich so einen Ausschnitt wählen, aber ich kann garantiert auch zum Beispiel ein Kind und ein Flüchtlingskind zusammenbringen und die unterhalten sich. Und wenn das Kind Fragen stellt, fallen im Hintergrund reihenweise die SJWs wegen der Mikroaggression in Ohnmacht. Man hat ja auch festgestellt, dass Rassismus absolut natürlich ist, dass man so eine Präferenz hat zu der eigenen Gruppe so. Und aber dann hat man halt gemerkt, okay, ja, die Kinder beruhigen sich halt schon und haben dann weniger Angst vor den anderen aussehenden Leuten, so wenn die einfach mal mit ihnen in Kontakt treten. Das heißt auch wiederum so, ja, Rassismus ist auch ein neutrales Ding. Eigentlich ist es ein so evolutionsbiologisch wertvolles Ding. In-group so. Preference. Ja, ist es. Du tust ja auch Familienangehörige, bist du eher in der Lage zu helfen und auch Schmerzen auszuhalten in Versuchsanordnungen, wie Menschen, die halt nicht deiner Familie angehören. Und wiederum ist es so, dass Menschen, die ähnlicher aussehen, dass du denen eher gewillt bist zu helfen, wie halt anderen Menschen. Ja, und das passiert halt schon so mit irgendwie einem halben Jahr. So, dann ist das halt im Kopf und der Rest ist nur Erziehung. Und wenn du dein Kind halt erziehst und ihm die ganze Zeit Boogeyman-Sachen vorstellst, so egal, ob es ist hier, die Schwarzen sind voll schlimm oder die Juden sind voll schlimm, ja, so, oder ob du hingehst und sagst, guck mal, die Männer da, ne, die sind eigentlich voll schlimm, die weißen Alten, dann kommt es im Endeffekt auf dasselbe raus. Du hast einen Menschen, der indoktriniert ist und nicht wirklich in der Realität ankommen kann. Da gibt es ein ziemlich gutes Buch von Avi Tushman, Our Political Nature, The Evolutionary Origins of What Divides Us, was darauf auch eingeht. Das ist ein ziemlich gutes Buch. Also. Ja. Aber Ray hat auch lange Haare, so was geht da weiter? Ich glaube, das ist aber alles falsch, was ihr gerade gesagt habt. Ich glaube, diese Kinder sind einfach noch unverdorben von der bösen Gesellschaft mit ihren Stereotypen. Und also ich, also ja, stimmt. Also die hatten ein weißes Blatt, ein unbeschriebenes, als sie zur Welt gekommen sind. Und die Gesellschaft, die ihre Herrschaftsansprüche durchsetzen möchte, tut die Stereotype halt neu indoktrinieren. Halt. Das ist schon allein durch die Sprache und den Machtdiskurs, der in der Sprache stattfindet. Na, einfach nur zum so versinnbildlichen, okay, wenn man einfach seine Arme ausstreckt, so nach links und nach rechts, ne, und dann mit der einen Hand so den Daumen auf den Zeigefinger legt, ne, auf Mittelfinger so halt so ein italienisches Handgrußzeichen macht, ja, dann ist diese Distanz, diese kleine da zwischen den Fingern, das, wie wir jetzt modernen Menschen in unserer Gesellschaft leben, die ganz andere Distanz ist, wie wir davor existiert haben, okay? Das heißt, du kannst mir nicht hinkommen und sagen, ja, in den letzten paar hundert Jahren, da kommt alles kommt da nur her, alles, komplett alles. Evolution hat nichts mit nichts zu tun und es gibt auch gar keine Entwicklung beim Menschen. Das ist alles nur Gesellschaft. Nein, so, nee, das macht doch keinen Sinn. Warum soll das so sein? Ich finde es immer krass, was du da für Leute aufgefahren haben. Denn er ist Junge und Mädchen. Er ist Junge und Mädchen. Oh. Was ich mich gefragt habe, ob der Park im Hintergrund der berühmte Paulanergarten war, wo die Kinder waren. Die Geschlechterfrage ist für mich vollkommen unerheblich. Es findet alles komplett im Kopf statt, nicht im Körper. Ja. Sagt der Mann, der eindeutig ein Mann ist, aber sich wie eine Frau kleidet. Du bist eindeutig jemand, der einen ganz klaren Plan hat vom Leben, von der Struktur unserer Welt, und du hast auch ganz bestimmt eine Autorität, über das Thema zu sprechen, oder? Weil du dich verkleidest. Symbolisch für seinen Ring gegen die Realität hätten. Du hast jetzt hier eine Regierungsstelle, die halt Kacke raushaut und die Leute sagen, ja, also Geschlechterdebatte findet nur im Kopf statt, hat nichts mit Körper zu tun. Und SJWs haben in Deutschland keinerlei Einfluss auf irgendwas. Ich will halt mal klarstellen, weil irgendwie dann werden das wieder Leute falsch aufnehmen und mit Absicht Strohmann machen draus, aber sich verkleiden ist vollkommen irrelevant, okay? Das ist nicht das Problem daran. Das Problem ist, dass die Leute nicht in der Lage sind, sich einzugestehen, dass sie Kerle sind oder Frauen sind, ja, und sich gern verkleiden, okay? Die gehen davon aus, dass das, was sie tragen, ist das, was sie sind, okay? So, wenn ich jetzt irgendwie mir meine Augenbrauen zupfe, okay, weil das einfach dann zu einer Monobraue wird sonst, ja, dann ist das ja eigentlich eine Handlung, die eher Frauen zugesteht in unserer Gesellschaft. Also mache ich etwas Weibliches. Also bin ich nach der Definition, nach der man, da hat man so eine Umfrage gemacht gehabt, ne, hat man so 20 Kriterien für Mann und Frau genommen, und wenn irgendwie Teilnehmer in einem Kriterium eher Mann waren, dann waren sie nicht Frau. Und wenn sie Frau waren, dann waren sie nicht Mann. Und so hat man dann gesagt, ja, es gibt eigentlich kein Mann und Frau, das ist immer eine Mischung aus allem. So, das ist Verhalten. Das, worum es hier geht, ist so eindeutig zuzuordnen, chromosomal, weißt du, einfach genetisch. So, komm, ja. Was soll das denn? Ich meine, wenn diese Leute da über irgendwie so Probleme am Arbeitsplatz reden und Sexualität oder so. Ja. Also, jetzt, was ja sie gerade auch, war ja am Anfang auch schon mal, die griff doch keiner an, oder? Und die hat jetzt vielleicht eine aus Versehen angefasst. Und die gräbst du doch nicht an, wie siehst du doch, dass die asexuell ist, irgendwie so, die gräbst du doch nicht an der Verarbeitung. Keine Ahnung, ich glaube so. Mal, irgendwer hat die auf den Arsch gehauen, da hat er wahrscheinlich ihr Gesicht noch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ja, sowas in der Art. Ich war doch so ein Schwuler. Ja, aber hier, was hilft dagegen, ne? So, dass darüber berichtet wird. Dass darüber berichtet wird, hilft schon. Ja, das zeigt doch, wo eure Prioritäten sind. So, das zeigt doch, wie ernst ihr es meint, weißt du? Ja, Umerziehung halt von den Leuten, ne, durch Medien, das hilft ja auf jeden Fall. Ja, so, guck mal, so, ich bin so selbstverliebt in mich, ich bin so eine Besonderheit, berichtet einfach über mich, dann ist das Problem ja gelöst, ne? Dann muss es wohl irgendwie kein großes Problem sein, wenn du einfach nur darüber berichten musst. Ja, das hilft. Ja, ja, es ist so widersinnig, diese ja, asexuelle Ausstrahlung. Und das, ja, keine Ahnung, weil was Fixierung gegen, auf das Thema halt. Ne? Weißt du, was hilft gegen Genitalverstümmelung? Was hilft gegen Steinigung? Ja, einfach eine Kamera draufhalten. Das hilft. Das löst es. Ach, da merkt man, dass es nicht funktioniert. Weißt du, wenn du ein großes Problem hast, dann musst du es irgendwie auch mit Arbeit dann auch lösen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, einfach drüber berichten, das hilft. Das ist schon, mehr möchtest du nicht machen, weil sonst muss ich aus meiner Opferrolle irgendwann mal rauskommen. Und das mag ich nicht. So, weil professionelles Opfer und so. Ach, Mann, ey. Ja, wir Bescheid wissen, wach bleiben. Wach bleiben. Wacht auf, Schlafschafe. Ja, ja. Ne, macht eure Augen auf, setzt euch die Linse auf, dann seht ihr die Welt, wie ich sie sehe. Was ja macht sie da mit der Hand? Das internationale Zeichen für Spinne? Ich hoffe, dass die offen denkenden Menschen lauter werden. Ich weiß aber auch gar nicht, da hat doch auch die Theorie von den ganzen Jungs wieder ein Loch. Wenn jetzt alle alten Männer einfach sich eine Perücke aufsetzen, so eine leicht lilane, und sich irgendwie Perlen an die Ohren klipsen und sagen, wir sind gar keine alten weißen Männer. Lass uns mal in Ruhe. Guck mal, das sind ja auch die ablehnenden und die nicht ablehnenden Feministinnen, glaube ich, oder Lesben, weiß ich nicht genau. Ja, da geht's ja noch um direkte Betroffenheit sozusagen. Die sagen ja, okay, die nehmen Frauen irgendwie die Plätze, aber nur einfach, damit man seine Ruhe hat, damit man sich nicht mehr irgendwie Tag und Nacht von irgendwelchen blöden Leuten auf Twitter als alter weißer Mann beleidigen lassen muss und dass man auch gerichtlich gegen so Leute vorgehen kann, die einen so beleidigen. Und auch der Spruch jetzt gerade da auf dieses Graffiti-Ding, was die da zeigen, alle sind anders, alle sind gleich. So, das ist echt einfach seltsam, weil du dann nur entweder auf der individuellen Ebene bist, also von Mensch zu Mensch sind wir alle anders, ja, und deswegen kann man uns nicht irgendwie generalisieren, aber gleichzeitig sind wir alle gleich, also kannst du nicht spezifizieren. So, weißt aber du, so. Aber das Mädchen drunter, unter der, also das Mädchen auf dem Bild hat es verstanden. Die macht ein Facepalm. Ihr seid hier schon wieder sehr logozentristisch. Also, ja, und dann da oben rechts, und dann da oben rechts, so auf der Fensterding, da steht da oben Fuck Cops. Steht da oben Fuck Cops. Cops sind keine Menschen. Warum? Sex mit Polizisten haben ist doch jetzt nicht per se schlecht. Fick die Polizei. Nee, ey, alle sind anders, alle sind gleich. Wo wurdest du wegen deines Geschlechts diskriminiert? Ja, in einem Workshop an der Uni, wo mir gesagt wurde, dass ich nicht verstehen kann, wie es ist, eine Frau zu sein, weil ich nämlich voll gut in eine Webcam reingesprochen habe. So, was soll der Scheiß? So. Das war Kopfsding, komm ich gar nicht drüber hinweg. Ja, Alter, ich bin auch dafür traumatisiert, das hat mich so hart geprägt. Ich meine, das ist so, das passiert mit dir und ich, das ist ja, das ist voll schlimm. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Was ja, die Bundeszentrale für komische Bildung mit aus dem Zeug rausgehauen die Woche, meine ich. Was das eine Lachnummer. Erklärung, die echt schon peinlich waren eigentlich. Treating misogyny as a hate crime is a waste of time, officers say as police record one conviction over 2 years. Record, ja. Also, ja, so das Misogynie-Ding ist eine Verschwendung von Zeit, so eine Zeitverschwendung, weil es voll wenig Fälle davon gibt und warum machen wir uns so viel Mühe drum? Ja, ja, in England hat man sich ja schon ein paar Mal irgendwie hingestellt und irgendwas von Victim Fields geredet. Ah, oh, okay. Nachdem man sich richten sollte und so. Mhm. Aber ja, okay. Jetzt 2 Jahre später heißt es dann, wird nicht gebraucht, aber ja gut, das ist natürlich auch nur temporäre Erleichterung, weil das ganze Gemecker in der Kultur geht ja weiter. Und ja, ja, dann brauchst du nur gezielt irgendwie 2 Feministinnen, die da rauskommen und Blogs drüber schreiben und sich darüber aufregen, dann passt es schon. Nö, da brauchst du schon ein bisschen mehr, aber es ist ja schon schlimm genug, dass diese Gesetze schon gibt und ja. Halt eben, wenn sich jetzt entsprechend die Meinung in der Kultur weiter verändert mit irgendwelchen MeToos und sonst wie was, dann kann das ja schon passieren, dass sich das irgendwann dann halt eben entsprechend verschiebt, neue Generationen von Leuten irgendwie nachkommt, die das dann ein bisschen anders sieht. Und du hast halt echt einfach einen einzigen Fall von diesem Hate-Crime-Misogynie-Ding, Frauenhass, über ja, 2 Jahre. Das kann ich mir aber schon erklären. Also das würde ich so sehen, dass halt die sicherlich mehr Anzeigen bekommen haben. Das aber, da steht halt dann dieses Paradoxon davor, dieses Anita Sarkeesian-Paradoxon. Sie behauptet halt, es wäre Frauenhass, aber jeder Richter, der da drauf guckt, sagt vielleicht, nee, der hat da einfach nur kritisiert, was sie in dem Tweet davor gesagt haben. Oder ja. Ja. Er hat nur kritisiert, was sie auf diesem Podium gesagt haben und er hat das nicht frauenfeindlich, das ist nicht frauenfeindlich auszulegen, weil du müsstest das ja hieb- und stichfest nachweisen, dass diese Reaktion aus Frauenfeindlichkeit erfolgt ist. Ja. Ich finde es auch lustig, dass die ganzen Share-Buttons so ein Kreis mit einem Pfeil draus sind, das ist so das Männerzeichen, finde ich voll gut. Nieder mit dem Frauenhass. Hier die Studie, das waren jetzt nicht so viele Teilnehmer, also nehmt das mit ein bisschen Salz, so 40 Teilnehmer ist jetzt nicht unbedingt so krass, aber innerhalb von dem Setting hat man halt angeguckt, wie oft Männer und Frauen halt sich gegeneinander halt unterbrechen beim Sprechen, weil ja Mansplaining ein großer Faktor unserer Zeit ist, der Milliarden von Frauen täglich das Leben kostet. Und ja, man sieht halt hier, dass Männer Frauen etwas mehr unterbrechen als andere Männer. Und dass Frauen Männer weniger unterbrechen, aber viel häufiger andere Frauen. Und das kann man auf internalisierte Misogynie zurückführen. Und das ist ein Zeichen davon, dass das Patriarchat auf mysteriöse Art und Weise wirkt. Mhm. Ja, ich hätte allerdings gerne mal eine Übersetzung, was jetzt das Level of Interrupting genau ist und wo da, also bis wohin das geht. Bis in der Quelle drin. Bis zum Messer an der Kehle, hör auf zu reden. Gender Dysphoria is not one thing. Okay, was ist das für ein Artikel? Wer hat das hinzugefügt? Wer war das? Das war von Mars, glaube ich. Mars? Das war von mir? Ich glaube schon, ja. Ach du meine Güte, was habe ich dazu geschrieben? Das ist sicher von Anfang der Woche. Es war eine sehr warme Woche, da ist mein Gehirn schwer gebraten worden. Man merkt, die Profis sind alle an Bord und haben sich verabschiedet. Ja, ihr könnt ja währenddessen kurz... Ah ja, okay. Jetzt weiß ich wieder, weswegen. Es geht hier halt um verschiedene Formen von Gender Dysphoria. Also gerade halt auch bei Jugendlichen, also Transsexualität, nicht zufrieden sein mit dem Körper, in dem man geboren ist. Und sie führen hier so verschiedene Typen auf. Und besonders interessant fand ich einen Typ, das ist der sogenannte Rapid Onset Gender Dysphoria, also eine schnell beginnende Gender Dysphorie, die vor allem, also mostly ist der Original, ist das Originalwort, vor allem bei heranwachsenden und jungen Erwachsenen weiblichen Geschlechts verbreitet ist. Plötzlich auftretende Genderverschiebung, ja. Du bist so leise gerade, Mamon. Okay. Ja. Du läufst dann so irgendwie entlang und dann auf einmal denkst du dir, ich bin eigentlich ein Kerl. Genau. Rapid Onset Gender Dysphoria seems to come out of the blue, kommt also aus dem Nichts sozusagen. Aus dem Himmel. Das sind die Chemtrails. Und die Wissenschaftler, vielen kommt es so vor halt, sagen sie hier. Und wir glauben, sagen sie, das ist deshalb, weil sie aus heiterem Himmel kommt. Ja. Vor allem die Leute, die diese Rapid Onset Gender Dysphoria haben, haben bis dahin keinerlei Merkmale gezeigt. Das verbindet die alle. In anderen Fällen von Kindern oder Jugendlichen, die halt solche Neigungen haben, manifestiert sich das von Anfang an, nur bei diesen nicht. Ja. Also warte, das ist nicht... Das ist der typische Fall eines Rapid Onset Gender Dysphoria ist eine heranwachsende oder junge erwachsene Frau, deren soziale Welt außerhalb der Familie Transgender-Phänomene glorifiziert und deren Vorkommen maßlos übertreibt. Weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, dass es hier einen großen Einfluss durch das Internet gibt. Ha, ist doch lustig, dass das Ding, was halt immer auf Gesellschaft zurückführt und sagt, hier die Gesellschaft und so, jetzt selbst an der Gesellschaft dann zugrunde geht, so die sie selbst erzeugt hat. Das ist Gesellschaften, da ist machtlos. Ne? Ja. Das heranwachsende weibliche Wesen übernimmt die Überzeugung, dass sie Transgender ist. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass andere Mitglieder der sozialen Gruppe die gleiche Überzeugung entwickeln. Die unterstützen sich natürlich gegeneinander und sagen sich alles Unglück, alle Angst, alle Lebensprobleme sind eigentlich nur eine Folge davon, dass man Transgender ist und dass die Transition die einzige Möglichkeit ist. Und danach gibt es dann meistens in dieser Gemeinschaft von Leuten einen Rush towards Transition beziehungsweise Hormonen. Ja. Und eine elterliche Opposition gegen dieses Phänomen führt oft dazu, dass die Familie sich zerstreitet oder sogar halt entfremdet. Ja, klar. Selbstmorddrohungen sind die Regel. Ja, aber man möchte auch noch erwähnen, dass statistisch gesehen auch sehr viele Familien, besonders auch so in England oder in Amerika, es nicht einsehen, wenn ihr Kind schwul ist, immer noch und das dann irgendwie auf die Straße setzen. Das ist so ein Ding, also ich weiß nicht genau, woher ich das habe, aber es ist so ein Ding. Das wäre gut zu wissen. Ja, today. Nein, ja, genau, ja. Weil ohne Quelle ist halt irgendwie die Info. Ja, ich schau mal nochmal nach, warte. Was ich halt auch noch sagen, hier vorlesen will oder kurz simultan übersetzen, lasst es uns klar ausdrücken. Ja. Menschen mit ROGD haben eine Art Gender Dysphoria, aber es ist eine eingeredete Gender Dysphoria von außen. Und die wird denen eingeredet, die sowieso extrem verletzlich gegen solche Beeinflussung sind, weil sie ja schon unglücklich sind. Ja. Es hat diese Gender Dysphoria hat nichts damit zu tun, dass man halt irgendwie im falschen Körper geboren ist. Ja. Die anderen, das ist eine ganz andere, das ist so eine Art Cargo-Kult im Endeffekt. Ja, also dass du halt in der Community rund um Transgender-Aktivismus aktiv bist und dann plötzlich die Symptome an dir selber feststellst und aber das halt konträr läuft zu den üblichen medizinischen Diagnoseverläufen, Verfahren, die man halt bisher kennt und man das dann halt darauf zurückführt, dass es in dieser Unterkategorie halt wortwörtlich halt durch die intellektuelle Abarbeitung mit dem Thema zu einer Dysphoria kommt. Und da frage ich mich dann auch, wenn du dann tatsächlich in Transitioning gehst, wenn das dadurch induziert worden ist, ob dann deine Selbstmordgefahr noch höher ist, wie sie eh schon in der Transgender-Community ist. Ja, weil du ja dann irgendwann merkst, dass du vielleicht auf einen Trend aufgesprungen bist. Ich habe da jetzt gerade so eine Statistik zu gefunden, zu meiner Aussage hier. Und da gibt es dann so hier so eine Darstellung. Also eigentlich sind da 1,6 Millionen Leute, die da homeless sind. Und 40% von denen sind eben LGBT so. Also Jugendliche, die von zu Hause wegrennen so. Und von einer Gruppe von 380 Leuten sind 46% halt weggerannt, weil sie von ihren Familien halt ausgestoßen wurden. So deswegen... So, aber da ist halt die Frage jetzt, so haben haben sie sich ausgestoßen gefühlt oder, weißt du, so wurden sie aktiv ausgestoßen, ja, denn es ist nicht dasselbe, wie wenn du hingehst und sagst, ja, hier, Mama, Papa, ich bin schwul, ja, so, oder wenn du hingehst, Mama und Papa, hier, ich bin trans und wenn ihr jetzt was sagt, dann hau ich ab, weil ich euch nicht leiden kann, fickt euch, weißt du, so, das sind verschiedene Sachen, ja. Ich finde das aber insofern kongruent, dass der Kutschera doch gesagt hat, dass die verschiedenen Homosexualitäten ja eben anders sind. Also dass bei Männern sich das nicht ändert und die in der Regel auch so geboren werden und sich das bei Frauen aber schon mal im Laufe des Lebens irgendwann irgendwie so ändert. Also. Ja, also es ist schon genetisch generell bei Männern und bei Frauen so bedingt, aber wie man es auslebt und ob man es auslebt. Ja, das ist doch auch nicht wirklich bewiesen. Doch, schon, natürlich. Da gibt's, ja. Ich meine, Homosexualität ist ein sehr weit verbreitetes Ding in allen Tieren. Das ist verbreitet nicht nur in Säugetieren, sondern auch in Insekten, in Eidechsen, so in Kaltblütern, in Warmblütern. Nee, es ist haben die so. Uns den OPEX ausgetauscht? Nein, es ist wirklich so. Homosexualität ist eine Mutation, die durchaus oft vorkommt. Zeig mir dazu für bitte eine wissenschaftliche Arbeit, die sagt, es gibt da zum Beispiel Studien von Familien mit mehreren Kindern, wo halt einfach ganz klar gezeigt wurde, dass die Jungs, die Jüngeren, sozusagen die später Geborenen, ja, eher schwul wurden, als die Jungs, die am Anfang geboren wurden. Und zwar nicht einfach nur so ein paar Prozent wahrscheinlicher, so von wegen kann man verwerfen, sondern wirklich direkte Kausalität damit, wie viele Kinder die Frau hatte. Besonders wie viele Jungs die hatten. Der Mechanismus davon liegt damit zusammen, dass wenn eine Frau also ein Baby im Leib am Wachsen hat, dass du Fremdkörpergewebe im Mutterleib hast und dass dein Immunsystem sich stark umstellen muss, um Fremdgewebe im Körper nicht abzustoßen. Und also wenn eine Frau ein Kind hat, verändert es dauerhaft ein paar Parameter innerhalb vom Immunsystem und das wird mit jeder Geburt halt ein bisschen mehr und dadurch entsteht dann sozusagen eine gewisse Mutation innerhalb vom Kind in Gehirnregion, die halt auch zum Sexual, den Sexualtrieb bestimmen. Genau, und das hat echt einfach nur damit zu tun, dass am Anfang halt das Baby da so drin ist und am Anfang macht es ja irgendwie nicht sofort Hormonproduktion, aber dann schon. Ist gut jetzt mit dem Thema. Ist gut. Ja, alle sind schwul, okay? Ja, du hast gerade auch irgendwas von Insekten gesagt und so, das weiß ich ja nicht, ob das jetzt so unbedingt stimmt, also... Ja, wollte ich auch noch sagen. Also, das sind so Sachen, die hat der Kutschera ja alle erklärt, sozusagen. Das ist ungefähr ein Jahr her. Und das mit den Insekten, es wird auch so ein bisschen, denen fehlt vielleicht auch der Intellekt, um den richtigen Partner manchmal zu finden oder so, dass wirklich ein schwuler Akt ist oder einfach vielleicht ein Versehen, das weiß man nicht. Das ist das genetische Ding, okay? Ja, Opex, lass gut sein. Franziska. Also, da war es jedenfalls vor einem Jahr etwa, der Kutschera behauptet, das wäre nicht irgendwie endgültig bewiesen. Man wäre zwar auf einer Spur, aber. Ja, das war auch mein Stand, dass du da noch nicht also allzu genau was sagen kannst. Also, aber hast halt Forschung in die Richtung. Ja, Auf jeden Fall hier die Franziska ist halt eben nicht der Meinung von dem, was wir gerade gelesen haben, dass es so ist, sondern stattdessen soll halt unser Transsexuellengesetz in Deutschland sich halt eben ändern. Im Moment gibt es da ja so einige Vorschriften, dass man halt so einen sogenannten Alltagstest machen muss und solche Dinge. Und die Clique an Aktivisten hat sich das schon lange irgendwie vorgenommen als ganz furchtbar und Zumutung, und das kann man doch nicht machen, das von den Leuten zu erwarten. So nach dem Motto halt eben, als ob die das nicht wüssten, dass sie ja irgendwie transitionen müssen oder so, wo wir ja gerade in dem Artikel halt eben gelesen haben, dass es teilweise halt schon irgendwie da ein bisschen Zweifel daran gibt, ob das wirklich so notwendig ist bei den Leuten. Ja. Das ist mein Hauptsatz dazu sagen, transsexuellen Gesetz. Vor allem geht es wohl den Kritikern darum, dass halt in der Neufassung die Therapiekosten von der Gemeinschaft, vor allem also für Operationen, Medikation etc., sollen von der Gemeinschaft komplett übernommen werden. Achso, ja, und was steht da bis jetzt denn? Dass sie nicht benannt, das steht wohl nicht drin. Also zumindest diese durchgehende Finanzierung, Recht auf nur so eine Finanzierung steht bisher nicht drin, weil das war so der Kernpunkt, was ich rausgelesen habe, was in das Neue rein soll. Dafür brauchen sie die Anerkennung als Krankheit, oder wie ist das? Nee, das haben sie doch gerade, Krankheit hat doch die Weltgesundheitsorganisation gerade abgeschafft. Das ist keine Krankheit. Ja, brauchen wir noch keine Therapie, ne? Aber dann, ich meine, wenn es keine Krankheit ist, warum soll das dann die Krankenkasse zahlen? Ja, auf der anderen Seite, ne? Ja. Weil dann ist es eigentlich Life-Choice und die zahlt eigentlich jeder selbst. Das, ja. Ja, aber wir brauchen ein modernes Gesetz, ne? Das ist ja gut, was modernes. Zur ja, ich finde halt. Anerkennung und Stärkung von geschlechtlicher Vielfalt. Und wenn sie so guckt, ne, kann ja auch keiner Nein sagen. Ich finde halt den Namen auch so lächerlich. Ein Gesetz für Akzeptanz. Ich hatte dann gleich so ein Klingeln im Hinterkopf und bin zur Wortdefinition gesurft und dachte mir, ja, stimmt. So wie ich es im Kopf hatte, Akzeptanz ist nur freiwillig möglich. Also ein Gesetz für Akzeptanz ist mal wieder so ein 1984-Bullshit von Franziska. Akzeptanz, ja. Warum reden alle über 1984? Was ist denn da passiert? Aber auf jeden Fall, die Menschen, wissen am besten, wer sie sind und was für sie gut ist. Finde ich auch gut. Ich bin Napoleon und ich will jetzt sofort ein Schloss, eine Armee und nach Russland. Das können keine Sachgutachten leisten. Hört ihr das, liebe Psychiater, die Gutachten schreiben? Also, warte, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich wie ein Doktor, ich fühle mich wie ein Dozent, ich fühle mich wie der Leiter der Universität Heidelberg, dann brauche ich keinen Sachgutachten. Das Ding ist halt, also wenn ich die Vorstellung habe, dass du tatsächlich an Hormone drankommst vom Arzt, ohne ein Sachgutachten. Also ich hoffe, dass es nicht jetzt dahinter steht und dass ich das nur fehlrein interpretiere. Doch, in die Richtung soll es gehen. Das ist aber genau die Vorstellung, dass du ohne Sachgutachten mit Hormonen an deinem Körper rumspielst, also dann können wir dann aber auch Steroide und alles freigeben und Amphetamine und so eine Kacke. Also, weil ich, also keine Ahnung, Mann, Alter. Das ist schon, was weiß ich, Alter. Ich finde es auch. Im Zusammenhang mit dem, was wir eben über, also wenn diese Sachen, die in dem wissenschaftlichen Artikel von eben drinstehen, stimmen, würde man damit ja auch jemanden praktisch, das wäre ja Körperverletzung, jemanden, der nicht entscheidungsfähig ist, einen Jugendlichen mit diesem ganzen Zeug, wenn er es haben will, voll zu pumpen, ohne Sachgutachten, und irgendwie 2 Jahre später stellt er fest, nee, ich hatte eigentlich eine Depression oder was. Und jetzt habe ich aber eine Vagina. Ja. Ich hatte Depression, jetzt habe ich eine Vagina. Und dann will ich aber auch anmelden, dass ich unter Sackjucken leide und das nur mit Cannabis therapiert werden kann. Ich brauche eine staatlich zuversicherte Ehefrau. So, jetzt ab geht's. Los. Stell dir vor, du wirst operiert und siehst danach wie Franziska aus. Kopfkino. Transgender prisoner who was put in a female jail despite not having sex change surgery sexually assaulted 4 women inmates before being moved to a male prison. Ein präoperativer Transgender. Das ist völliger Mangel an Überraschung. Ja. Die haben einfach irgendeinen so Typen genommen, der so einen Man-Bun hat, weißt du, die Haare oben in so einem. Ja, ich versuch's mal, ne? Ja, aber das sind doch genau die Sachen, vor denen die Lesben letztens bei dieser Demo gewarnt haben, wofür sie Todesdrohungen bekommen haben. Die haben ja gesagt, es gibt halt auch wohl Männer, die diese Nummer einfach ausnutzen wollen. Ja. Meinst du etwa Turfs did nothing wrong, ja? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, in dem Fall haben sie vielleicht einen Punkt, die Turfs. Ja, die Umsetzung leidet halt. Verlage zeigen! Dass eben an ganz vielen Rathäusern in den Bezirken hier die Regenbogenflagge weht und vor vielen öffentlichen Einrichtungen. Das ist vor 10 Jahren noch nicht der Fall gewesen. Und ich stelle es auch selber fest, als Regenbogenfamilie, dass bei meinen Kindern das auch ein Thema ist und dass es sogar in den Schulen meiner Kinder angekommen ist und dass die als Klasse beim CSD mitlaufen, weil sie eine Projektwoche zum Thema sexuelle Vielfalt hatten. Und da! Oder klingt das nicht so gut? Ich merke gerade, dass ich einer von den 40 bin, die das schon geguckt haben. Oder? Okay. Oh Mann. Und das finde ich ein ganz starkes Zeichen. Und wichtig ist einfach die Botschaft, dass egal wen du liebst, egal wie du leben möchtest, du die Unterstützung und den Rückhalt einer demokratischen Gesellschaft bekommst. Und das passiert vor vielen, vielen lokalen Es sei denn, du bist ein weißer Mann in diesem Fall. Aber nicht weißer, Platz Männer, das oder wenn du bei Guardians of the Galaxy Regie geführt hast und früher schlechte Witze gemacht hast, dann. Und was ist, wenn ich jetzt ein Kind heiraten will, was nicht alt genug ist, um zu heiraten? Dann musst du dir den Bart wachsen lassen und nochmal einwandern. Okay, ja gut. Rathäusern in Deutschland, aber ich finde, Moment, es muss auch vor dem Bundesfamilienministerium und möglichst auch vor anderen Ministerien passieren. Und viel ist erreicht worden in den letzten Jahren, aber es gibt... Ja, da gab es ja vor ein paar Jahren schon... irgendwie auf so 55 Sekunden zurück, so, da hat man so einen Banner gesehen, so einen Button bei ihr auf der Jacke. Da wollte ich noch kurz eingehen, da ist mir was eingefallen. Es wäre so bei 1 Minute irgendwie, so 58 Sekunden. Da hat sie so einen Button drauf, vor der Flagge, bevor die Flagge zeigen, so. Genau da. Ja, dieser Button da, ne, da steht Optimist drauf. Ja. Einfach Optimist. Ja, wenn ich das richtig weiß, ist das ein Button, der von der FDP verteilt wurde. Oh, okay, naja, aber trotzdem ist das unterhaltsam. Lokalen Rathäusern in Deutschland, aber ich finde, es muss auch vor dem Bundesfamilienministerium und möglichst auch vor anderen Ministerien passieren. Und viel ist erreicht worden in den letzten Jahren, aber es gibt auch noch eine Menge. Ja, was ich vorhin sagen wollte, bevor Opix mich unterbrochen hat, sorry. War, dass es ja vor ein paar Jahren schon mal eine Kontroverse gab über dieses Regenbogenflaggenhissen vor dem Bundesfamilienministerium, weil das ja wohl so ist, dass nur das Innenministerium das anordnen kann, welche Fahnen da irgendwie zu hängen haben vor den Ministerien und nicht die Leute das selber da entscheiden können, was sie da für eine Fahne aufhängen und auch irgendwelche Halbmastbeflaggungen und so ein Zeug. Irgendwelche Trauersachen und so werden halt vom Innenministerium dann da abgenickt. Menge zu tun und das ist auch die Botschaft von heute. Aber wieso sollten die irgendwas Ahnung haben von irgendwas dazu? Damit ist es ja nicht. Ja, und auch immer noch, also ich meine, wir verfolgen das ja hier schon seit ein paar Jahren und ich frage mich auch immer noch halt, warum das überhaupt ein Thema ist für dieses Ministerium, weil im Endeffekt die Mehrheit der Leute, die da in dieser Regenbogenfahne drin sind, sind halt eben nun mal erwachsene Männer. Also, ne, das ist ja die größte Gruppe bei dem LGBTQ. Kann man fast nur Kulturrassismus vermuten. Ja, aber irgendwann demnächst wird sich das doch sowieso wahrscheinlich spalten. Dass so viel P dazukommt. Wie es da schon gibt. Ja. Auf diesem Foto. Was, wenn man jetzt hier mit einem Fahrrad kommt, was darf man hier tun? Das ist nur ein Bild. Durchfahren, nicht durchfahren, andere Straßenseite. Sicherheitshalber absteigen und schieben. Als Skater dürfen durch. Wahrscheinlich, ja. Das ist auf jeden Fall ein Bild aus Hannover, aber der Grund, warum ich euch das zeige, ist eigentlich so ein bisschen die Antwort hier von der Stadt Hannover auf diesen Tweet, wo dieses Bild drin war. Nämlich das Bild Nummer 2, das ist das, was wir gerade gesehen haben, ist eine temporäre Maßnahme, die uns hier erklärt wird. Aber auf jeden Fall Bild Nummer 1, das war so ein mit Was sonst kannst du auch so nicht lassen, ne? Stickern zugeklebtes Bild. Informieren wir die zuständigen KollegInnen. Also ja, Stadt Hannover. Herzlichen Glückwunsch. Straßenbau. Das war von Mammon. Oh jo, das der ist nur teilweise online und mal kurz anlesen. Es eben darum, dass das eben jetzt bald vorbei ist. Achso, genau, es ging um den Eintrag des dritten Geschlechts in den Pass sozusagen. Ja, und man überlegt sich jetzt, was man denn da reinschreibt. Das ist immer noch das alte Thema. Anderes oder weiteres oder unbestimmtes oder so. Da streiten sie sich jetzt drüber praktisch, was man da reinschreibt. Ja, und drei verschiedene Optionen wollen sie wohl nicht machen oder so. Das ist ein bisschen aus einem anderen Grund mit reingenommen. Jetzt wollen wir später noch zu gucken. Und warum ist das Gender-Sternchen jetzt verbrannt? Ja, weil ja die anderen alle kommen, die ganzen Unbestimmten und so. Und Aber ich dachte, weitere. dafür wäre das Sternchen gerade da, dass man da einfach irgendwas einsetzen kann. Achso, ich konnte, glaube ich, auch den Artikel soweit gar nicht lesen. Das sind nur zwei Ach so. Sätze da online und da ist es offen. Also, es ist for payers. Und der Satz gebe ich ja kein Geld. Ja, das hier ist ein Artikel, den habe ich eingereicht und da geht es um diese Dame da, die ist wohl ein Comedy-Star. Ich habe von der zwar noch nie was gehört, aber die hat jetzt irgendwie das Handtuch geschmissen und regt sich ganz tierisch darüber auf, dass man ja als Comedian Witze über sich selbst machen muss, die einen herabsetzen. Und weil sie ja eine Frau ist und eine lesbische Frau noch dazu, ist das ja ganz furchtbare Unterdrückung und kann ja wohl nicht sein. Und Ungerechtigkeit und muss sich dringend ändern. Um witzig sein zu können, sollte man auch ein bisschen über sich selber lachen können. Ja, Das finde das ich aber schon. war ja. Und hier sind auch ein paar Beispiele drin, halt eben von den bösen, bösen Männern, die da so ganz furchtbar Leute, wie zum Beispiel hier dem Louis C.K., dessen Karriere wurde ja quasi beendet, weil diverse Frauen irgendwie gemeint haben, dass er irgendwie sich vor ihnen die Hose ausgezogen hat, sich einen runtergeholt hat. Und der war Von ihr ja. jetzt oder was? Sie Was ist auch ist? eine Kleine. Sie ist Vor nicht. ihr jetzt oder was? Nee, Sie ist sie auch ist eine nicht eine Kleine. von denen, nee. Aber der hat ja ziemlich. Also, der hat immer ziemlich krasse Witze auf seine eigenen Kosten halt eben gemacht. Und ich kann mich auch noch genau erinnern, dass er mal so ein Ding hatte in seinem einen Stand-up, wo er so gemeint hat: So, ja, die Frauen kommen mal an und meinen so: Ja, ich bin auch total versaut und so. Und ja, ihr habt ja keine Ahnung, meint er dann so. Und hat dann also diesen Vergleich gemacht, so Frauen sind irgendwie so wie Jane Fonda na, wie heißt das Ding? Auf dem Panzer. Da gibt ja dieses Bild von ihr, wie sie da in Vietnam irgendwie auf dem Panzer gesessen hat und sich hat fotografieren lassen. Und Männer wären eher so wie John McCain in der Hütte. Also John McCain wurde ja irgendwie gefoltert, der Kongressabgeordnete. Also quasi halt haben gar keine Wahl, ob sie der sich da in die Perversion halt eben begeben. Das ist halt bei denen so. Das war halt so einer von den Sprüchen, die er irgendwie abgelassen hat, wo einen das jetzt nicht wirklich wundert, dass der halt eben so drauf gewesen ist. Ja. Sagen. Aber das ist dann auch halt eben so, ja, warum sind Frauen nicht so witzig? Ja, zum Beispiel, weil die keine Witze auf ihre eigenen Kosten machen wollen oder irgendwie meinen, das wäre so furchtbar oder so. Ja, aber immerhin hat sie jetzt dann selber den Schlussstrich gezogen und sich nicht hingestellt und gesagt, Humor muss politisch korrekt werden, offensichtlich. Das finde ich Lachgefälligst. okay. Naja, das schwingt ja da halt schon so ein bisschen mit, dass ich das ändern muss, damit dann so Leute wie sie dann da halt nicht in Zukunft auch irgendwie hinschmeißen. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, dass sie das unbedingt so gut würde ich das gar nicht auslegen wollen. Also, ich meine, was man manchmal sieht oder so, diesen Semtrott letzte Tage von der Heute-Show, das war auch so unterirdisch. Das war ja auch überhaupt nicht witzig. Also, die dürfen da so Femi-Propaganda raushauen, die ist ja auch nicht witzig so. Das läuft dann aber unter heute Show Comedy oder? Ja, ich finde es auch ganz grauenvoll. Das Letzte, was ich irgendwie gesehen hatte, war dieses Ding mit der Nicola Bär. Und das war auch so gezwungenes Zeug da irgendwie. Also die hatten irgendwie so ein, der hat den einen da irgendwie besucht von der Heute-Show und da war dann irgendwie, musste man dann alle möglichen richtig gezwungenen Sachen da irgendwie machen, von wegen halt wieder irgendwas mit Hotelsteuer und irgendwas mit ihr seid aus dem Bundestag geflogen und so Scheißkram, wo eigentlich jeder irgendwie drauf kommt, der in den letzten paar Jahren irgendwie die Zeitung gelesen hat. Mhm. Also. Ich meine, wir müssen merken, dass das nicht witzig ist. Ich komme ja schließlich aus der Branche. Naja, weiß ich nicht. Also manche waren ja auch mal gut oder so. Ne? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, warum ich Tierfeministin bin. So, ja, das habe ich nochmal eingereicht, habe ich auch ein Video gemacht zu. Und die Charlotte Roche hat sich auf die Seite der weiblichen Tiere natürlich nur geschlagen. Dass die eine höhere Wertigkeit haben, weil sie eben Nachwuchs bringen und Eier legen und Milch geben. Das ist ihr nicht so richtig bewusst geworden. Sie fand eben das gemein, dass die reproduktiven Mittel der armen Tiere da so ausgenutzt werden über lange Zeit. Das ist ein langes Leid. Und wenn man runterscrollt, sie hatte auch ein paar lustige Vergleiche. Nämlich irgendwie so nach dem Motto, wenn du den Tieren das die Milch abzapft und das geht nicht mehr irgendwann, macht sie das auch mit mir? Entschuldige, du hast Charlotte Roche gesagt, dann habe ich nicht mehr zugehört. Okay. Ja, wie war das? Sie sich auf so eine ganz spezielle Seite, eben, wie gesagt, für die weiblichen Tiere oder so. Das habe ich ja nur einmal erlebt von der Chefin dieses Tierschutzvereins PETA. Die hat das auch so ähnlich gemacht, meinte dann so nach dem Motto, ja, Diskriminierung ist eben Diskriminierung, ob man jetzt ein Chicken ist oder eine Frau oder so. Oh Mann, was für Töpfe, die sich da selber reintun. Das ist eigentlich, ja, könnten sie eigentlich mal selber drüber lachen, aber kriegen sie dann auch hin. Ne? Also wenn ich eine Frau mit einem Tier vergleiche, ist es schlimm. Aber wenn Frauen sich selbst irgendwie auf die Seite von Tieren schlagen, dann ist okay. Schluss mit der fall-logozentrischen Logik hier. Ja. Sorry. Ja, hast ja schon den richtigen Punkt hier rausgesucht, ne? Also das Leid der Männer oder der männlichen Tiere eben in dem Fall, die früh versterben müssen, also nutzlos sind für den weiteren Verwertungsprozess, ja, die sind hier angeblich ein Vorteil, deren Leid wird beendet. Ja, auf welche Art, ne? So wie diese ganzen glücklichen Küken, die alle geschreddert werden. Genau. Ich hätte gern so ein Interview von so einer Feministin, die da voll hart so irgendwie Gender Studies gemacht hat und dann eine Kuh interviewt. Und die Kuh so mu, und die so ja. Kann ich verstehen, Schwester. Find the power. Den habe ich mir durch Zufall gefunden in den Artikel. Kommt der von der Fatz oder was? Und zwar haben sie irgendwie über Jahre, ja, Jahrzehnte hätte ich fast gesagt, immer wieder vermeldet, dass jedes Jahr 100.000 Rehe auf deutschen Straßen verenden würden. Und hier der Autor oder Autorin, Erik, ne? Er hat sich mal die Mühe gemacht, das Ganze zurückzuverfolgen und ist dann irgendwann bei so einem Jagdverband oder so rausgekommen. Die haben dann so zähneknirschend zugegeben, dass sie irgendwann mal diese Zahl rausgegeben haben und sie nicht wieder einfangen konnten. Die hat sich sozusagen selbstständig gemacht, obwohl sie auch mehrmals irgendwie andere Zahlen rausgegeben haben, kleinere, also so etwa die Hälfte, so höchstens die Hälfte, haben sie gesagt. Also vielleicht 50.000 Rehe, aber das ist auch noch eine ganze Menge. Will ich so ohne weiteres auch nicht immer nicht glauben. Aber diese Zahl von 100.000 Rehen, die jedes Jahr in Deutschland sterben würden, die stimmt zum einen nicht. Und es ist irgendwie so ein Vorbildstück da, wie sich sowas von selbstständigt. Ne? Das war die Sache mit den Mähdreschern auf den Feldern, oder? Abschreiben, ne? Bitte? Das war die Sache mit den Mähdreschern auf den Feldern, die angeblich jedes Jahr 100.000 Rehen kennen. Genau, das war die Ursache da, richtig. Ja, das war ganz großartig. Feldern. Weil der wirklich alles zurückgegangen ist und dann kommt er bei diesem Jagdverband an und dann, nö, also wirklich einen Beleg dafür haben wir nicht. Das war nur so eine ganz grobe Schätzung und die ist wahrscheinlich viel zu hoch, ist eher so die Hälfte. Und das schreibt er dann in den Artikel. Und der Clou ist, dass für die Hälftezahl genauso wenig Beleg dafür ist wie für die 100.000. Also ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch viel zu viel, weiß ich nicht. Die 100.000 sind wahrscheinlich nur hochgerechnet. Ja, hochgerechnet irgendwie. Ja. Oder auch einfach nur hoch. Deutschlands. Genau. Also ich ahne empirisch, dass schon einige Rehe sterben. Das ist von der Leopold, ne? Ja. Ich ahne empirisch. Das ist auch eine perfekte Überleitung zu diesem hier, was, glaube ich, von Ebel war. Ja, und zwar haben die Fact-Checker festgestellt, dass der Traffic von Frauen nicht so hoch ist wie der Traffic von Männern. Ob das jetzt auf Twitter, Facebook oder wo auch immer ist. Und man möchte das jetzt untersuchen. Und PolitiFact ist jetzt relativ ausgeglichen. Aber man möchte jetzt halt generell mal untersuchen, wie das denn zustande kommt. Und ich bin gespannt, ob sie dann feststellen werden am Ende, dass Frauen als Kollektiv sich einfach generell weniger für Politik interessieren und deswegen vielleicht auch weniger Sachen wie PolitiFact nutzen oder was sie denn jetzt herausfinden wollen. Auf jeden Fall werde ich das beobachten und euch Bericht erstatten. Ich sehe hier aber doch einen ganz klaren Zusammenhang auch zwischen den vorherrschenden kulturellen Dingen, weil oben die ersten beiden sind zwei Afrika-Check-Seiten, einmal Französisch, einmal Englisch, wo ich schon eine ganz andere Einteilung bei Lesen können und Geräte und allem machen würde. Türkei ist natürlich ein bisschen besser ausgestattet, schon technisch, aber dafür haben die halt auch eine gewisse, ja, Bias gegenüber Frauen, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann UK und USA anguckt, sind das doch eigentlich ermutigende Werte dafür, dass man immer sagt, Frauen interessieren sich nicht für Politik. Und ein Stück weit. Also allerdings ist es auch nur auf Facebook bezogen und bei Facebook sind ja Frauen aktiver wie Männer. Also, aber ja, im Detail, die werden noch mehr dran rumforschen und wenn dann mal alles abgeschlossen ist und wir dann richtige Datensätze haben, dann werden wir uns das genauer angucken. Dann liegt das bestimmt in der Diskriminierung. Muss ich gar nicht anders vorstellen. Was? Ja, das war hier auch noch ein Artikel, den ich gefunden hatte. Der ist zwar schon ein bisschen alt, das ist von Oktober letzten Jahres, aber das, was da drin stand, fand ich ziemlich bemerkenswert. Also hier wird irgendwie behauptet, dass Katharina Barley irgendwie in der letzten Zeit, als sie noch Frauenministerin war, irgendwie vorgehabt hätte, für Trennungsväter was zu machen irgendwie. Und ja, also dieser Artikel hier ist auf jeden Fall ziemlich, da steht ziemlich viel drin, was auf jeden Fall stimmt und was man nicht so oft hört. Das ist hier irgendwie Bayerische Staatszeitung, keine Ahnung, wo die angesiedelt ist. Und ja, das wurde mir eigentlich mehr oder weniger die Timeline gespült wegen dem Kram hier zum Schluss, wo halt die CDU sich so ein bisschen, ja, vergreift im Ton. So nach dem Motto, ja, wir wollen ja nicht irgendwie, dass es Wechselmodell gibt wegen staatlicher Anordnung, insbesondere gegen den absoluten Willen eines Elternteils. Mit anderen Worten, wenn die Frau das doch nicht will mit dem Wechselmodell, dann sind wir doch auch nicht dafür, dass es irgendwie dann kommt oder so. Weil ich meine, für Männer braucht man ja nichts machen. Und das hat hier der Herr Weinberg, zumindest jemand aus seinem Büro, wie gesagt, den haben wir auch schon ein paar Mal gefeatured bei uns mit den Bundestagsdebatten. Da war er schon ein paar Mal dabei, weil das halt der familienpolitische Sprecher von der CDU-Fraktion ist. Ja. Das war von Mammon. Ja. Habe ich noch mitgebracht. Und zwar hat sich jetzt im Prinzip herausgestellt, wie viel teurer das ist mit dem neuen Kindesunterhalt, den die Schwesiger durchgepeitscht hat. Und zwar war ja früher so, bis letztes Jahr, das so, dass die Kinder, also die von den Eltern, von den Vater oder was auch immer in der Regel ja, keinen Unterhalt kriegen, dass sie vom Staat was kriegen. Und zwar die Hälfte für 6 Jahre bis zum Alter von 12 höchstens. Und das ist jetzt ausgebaut worden. Die Hälfte ist zwar geblieben, also der halbe normale Betrag, aber das geht jetzt bis zum 18. Lebensjahr und auch ohne Begrenzung, also auch 18 Jahre lang im Zweifelsfall. Das hat jetzt dieses Jahr gekostet 1,1 Milliarden Euro. Ja, das wird so weitergehen. Ne? Ja, sie meinen ja, dass sie das Geld wiederkriegen. Da werden sie sich sicherlich auch drum kümmern, dass die Gesetze entsprechend werden. Die Quoten sind so ungefähr bei 20%, ne, was sie da eintreiben. Ja, sie wollen aber auch nicht wissen, also glaube ich, habe ich auch noch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es in dem Bericht auch war, noch gelesen, dass sie Ja, dass sie immer wieder irgendwelche Studien machen und so weiter, aber partout irgendwie nicht rauskriegen, warum so viele Männer nicht bezahlen. Ne? Also vielleicht hätten sie einfach mal fragen oder so. Also ob es vielleicht daran liegt, dass sie die Kinder nicht zu sehen kriegen oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, das hier ist so ein bisschen so ein Beweihräucherungsartikel. Ein Anti-Breitbart-Twitter-Account, also zwei besonders woke Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Wirkungskreis von Breitbart und dem Umfeld einzuschränken. Warum ich den Artikel ausgesucht habe, ist, weil das halt eine Jubelarie an Leute ist, die sagen, okay, das, was ihr da politisch macht, das passt uns nicht. Und deswegen schreiben wir alle eure Inserenten an, alle eure Anzeigenkunden an und versuchen euch so viele von denen wie möglich abspenstig zu machen. Und wir haben hier, ich glaube, die New York Times ist das auch im Original. Ja. Wir haben hier halt so eine Zeitung, die selber Hitpieces gegen Gamergate geschrieben hat damals, weil Gamergate es gewagt hat, Leuten, die ihnen unbequeme Dinge gesagt haben und beleidigende Dinge gesagt haben, weil Gamergate es gewagt hat, diesen Leuten die Anzeigenkunden abzugraben und zu sagen, hey, die haben uns beleidigt, wir sind eure Kunden, bitte inseriert nicht bei denen. Daraufhin ist Gamergate als Hassgruppe und was weiß ich noch alles gebrandmarkt worden. Wenn man das natürlich mit Breitbart auf Twitter macht, kriegt man ein Feature in der New York Times mit großen Bildern von sich in Heldenpose. Ja, und wird ein bisschen gefeiert. Ich finde das super. Also die Geschichte mit PewDiePie und so weiter, das wurde ja auch eingeschätzt als Versuch, den Werbemarkt ein bisschen aufzumischen oder so. Und soweit ich weiß, war das auch die Times. Ja, wir hatten das ja auch in Deutschland. Wir hatten das ja auch in Deutschland mit diesem Kein Geld für Rechts. Mhm. Ist auch in den Medien gefeiert worden. Ja, ist auch nicht als Hass. Bei PewDiePie war das Wall Street Journal. Oh. Ich finde es halt nur wieder mal sehr, sehr beeindruckend, wie viel schönen Maßstäben man insgesamt so messen kann, wenn man gar keine hat. Ja, das war hier ein Tweet von der Dame, deren Namen ich lieber nicht sagen will. Also jetzt zum Beispiel damals schon den Sally mal ein Video von ihm gesperrt gekriegt, wegen irgendwie Hassrede oder so, weil er sie erwähnt hat. Und hier geht es halt eben darum, dass sie hier so einen Tweet verteilt hat, also eine Direktnachricht, wo ihren Arbeitgeber anschreibt und meint irgendwie, dass sie halt eine politische Agenda hat und deswegen nicht beschäftigt werden sollte, wie auch immer. Und das ist natürlich mal wieder ein Beispiel dafür, warum der Aktivismus gerechtfertigt ist und bla bla bla. Und diese Jessica Price, Name taucht ja auch wieder auf, da hatten wir letzte Woche schon mal drüber geredet, das ist die Dame hier die da entlassen wurde, weil sie diesen einen Partner da von der Firma, für die sie gearbeitet hat, irgendwie angemeckert hat, weil er ihr eine komplett vernünftige Frage gestellt hat. Ja, einfach mal. Und die Dame, deren Name besser ungenannt bleibt, die ist ja auch keine Unbekannte. Also die kennen wir ja auch aus Gamergate-Zeiten davon, dass sie sich mit zu kurzer Röcke bei Microsoft beschwert hat. Yeah, it's been 6 days of people screeching at me about talking about the lack of female CEOs in the German games industry. Ja. Also geht in der Öffentlichkeit und kann nicht ab, wenn dann über sie geredet wird. Ja, das sowieso, ja. Weil das ist ja auch nur aus Hass natürlich. Und ich möchte mal auch im, ich weiß nicht, ob wir das, haben wir James Gunn im Programm? Haben wir? Überhaupt? Weiß ich gar nicht. Also auch in Hinsicht darauf, ich finde es scheiße, wenn Leuten für ihre politische Überzeugung versucht wird, der Job wegzunehmen. Ja? Also ob das jetzt hier die Dame ist, deren Name besser nicht genannt wird, oder keine Ahnung. Also wenn jemand, klar, wenn rauskommt wie bei Spacey, dass er wirklich offensichtlich irgendwie nicht nur in Worten, sondern auch in Taten Dinge gemacht hat, die entsprechend gesellschaftlich geächtet sind, okay. Aber das ist halt so jemand wie der James Gunn, bei dem ich bisher nur ein paar wirklich geschmacklose Witze gesehen habe. Und ich sage auch, wenn da mehr rauskommen sollte oder wenn da mehr dahinter stecken sollte, finde ich es gar nicht schlecht, dass man ihn rauswirft. Aber solange es wirklich nur diese paar Sprüche sind und auch diese Alte hier kann auf Twitter und im Netz so viel feministischen Scheißdreck absondern, wie sie will, meiner Meinung nach. Versucht nicht, die Leute für irgendeinen Mist feuern zu lassen, weil ihr seid doch sonst nicht besser als auch gerade das bei James Gunn kristallisiert sich heraus, dass der Rädelsführer der Leute, die ihn mehr oder weniger bei Disney an den Galgen gebracht haben, Mike Cernovich ist, der auch Gamergate-Leuten nicht unbekannt ist, der sich an Gamergate auch dran gehängt hat und versucht hat, da mit seinem Buch und seinem Gorilla Juice und was weiß ich alles irgendwie mitzumachen. Aber wo auch wie bei vielen Mitläufern wie Ralph Retort oder so, da war einem relativ schnell klar, man hat es mit einem Vollidioten zu tun und hat ihn dann auch dementsprechend ignoriert. Aber der Typ, der da gesagt hat, ich stehe auch zu dem, was Gamergate sagt, der geht hin und lässt jemanden wegen 10 Jahre alter Tweets mit geschmacklosen Witzen so, ich verstehe manchmal nicht. Also man sollte diese Waffen nicht anwenden, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Na, ich glaube, das ist in dem, also bei Cernovich ist, glaube ich, größtenteils die Motivation Selbstpromotion. Ja. Aber generell ist das, glaube ich, einfach eine Taktik frei nach Rules for Radicals mit halte deine Gegner daran, dass sie sich an ihre eigenen Standards halten, die sie von dir verlangen. Ja, die Gegner mit ihren eigenen Regeln. Ja. Ja, aber 10 Jahre, würdet ihr wirklich sagen, jetzt... Die Trump grab him by the pussy Sprüche waren 10 Jahre vor der Wahl. Ja, ich hab, ja. Ist das echt noch älter? Es kann auch sein, ich bin mir nicht sicher. Justin Trudeau hat auch Probleme mit einer Geschichte, die vor wie vielen Jahren passiert ist? Hm? Ja, na gut, aber dafür, ganz ehrlich, der Typ spezifisch hat, also Justin Trudeau spezifisch hat gesagt, hey, null Toleranz. Ja, das ist immer natürlich dem auch Opfer glauben. Also bei Feministen tue ich mein kritisches Denken komplett abschalten und tue generell jeglichen Anschuldigungen glauben, weil die das ja auch selber so wollen. So, dass man das einfach nur glaubt, ohne nachzudenken. So deswegen Trudeau guilty. So ein bisschen hat James Gunn, finde ich, den Rauswurf ja auch verdient, aber für Guardians of the Galaxy 2 und nicht für so ein Bullshit. Ja. Ja, gut, aber ich fand das da auch nochmal geil, weil dann war das, dann ging das nochmal in die auf eine Metaebene mit dem Rules for Radicals, weil dann wurden plötzlich jetzt die politische Rechte in Amerika wurde plötzlich gesagt, hey, aber euer Standard war doch, man soll sagen dürfen, was man will. Und dann haben die das post-hoc versucht umzudrehen noch, die SJWs. Aber ich fand das schon ganz schön, die Sache, weil da kamen so tolle Sprüche raus wie, was war das? We didn't create social justice, so it could be used against us. Ja, aber das sieht, also leider sieht dieser Account sehr schwer nach einem Troll-Account aus. Ah, oh, es gab ein paar so ähnliche Dinger von echten Accounts. Ja, ich glaube auch, dass das durchaus, ich meine, das gab es ja auch hier in Form von diesem Unban Ash und ja. Unban, wie das andere Dingsbums hieß, ja. Dieses, wie, warum, ihr könnt doch nicht zwei aufrechte Pox hier sperren, nur weil sie irgendwie. Leute, definitiv. Also nur noch mal kurz zu diesem hier halt eben, ich fand das halt ganz interessant, wie sie halt probieren, aus der Not eine Tugend zu machen, wie immer halt eben, ne? Mit Gamergate war es ja auch schon so, also sich wieder hinstellen und sagen so, ja, weil ihr jetzt da irgendwie das okay fandet, dass die jetzt ihren Job da verloren hat, weil sie ihre Kunden und Partner irgendwie anpault, deswegen führt das dann jetzt dazu, dass Leute on the margins, also irgendwelche marginalisierten Gruppen, keine Ahnung, entlassen werden sollen oder so. Und nicht marginalisierte Gruppen, generell alles, weil wenn die Taktik funktioniert, dann wird sie auch mehr benutzt. Ja, auf jeden Fall. Also, so würde ich das korrigieren. Ja, aber in dem Fall ging es ja darum, dass sich ein Mitarbeiter mit der Firma identifiziert auf Twitter und sich dann assi gegenüber Leuten verhält. Und da kannst du halt als Firma schon noch sagen. Und das Journalistending finde ich halt auch so ein bisschen anders. Also irgendwelche Leute, die halt irgendwelche Hitpieces schreiben, sich da irgendwie, die sollen ihren Job nicht mehr weiter ausüben. Brauche ich nicht haben. Also. Ja. Sollen sie sich einen anderen suchen. Also ich bin gerne bereit dazu zu sagen, so ja, die brauchen nicht für ihr ganzes Leben lang irgendwie auf der Nase liegen jetzt, die können schon wieder hochkommen und so, aber sollen sie entweder zu sich kommen und ihren Job vernünftig machen oder sich einen anderen suchen. Ja. Oder jemand wirft irgendwas runter. Ich hätte was gepusht gemacht. Ja, hier, das waren ein paar schöne Bildchen. Star Wars, I think Star Wars Fans, oh Gott. Ich lese es gleich vor und übersetze es auch. I think Star Wars fans would do well to give this article a read. Some of the same players and new ones are pulling the same crap here in our sandbox. Ja, das halt Comicsgate mit der Star Wars Community verbundelt ist und dass jetzt ähnliche Players, also Spieler, Akteure mitwirken und das Star Wars Franchise ruinieren, die bei Comicsgate aktiv sind. Und Comicsgate ist halt auch halt Social Justice, was halt in die Comics-Industrie reingespielt worden ist. Und man kann zwar hoffen, go woke, get broke, dass der freie Markt sich da nach einer Weile drum kümmert. Das Ding ist aber halt auch, dass du jetzt eine Firma hast, der du ewig lang Geld hinterher trägst, geholfen hast, sie groß zu machen. Und dann kommen halt Druckgruppen von außerhalb, die einen politischen Bias der Firma einimpfen wollen. Die Firma kriegt es nicht gebacken, das da halt Gegenwind zu leisten. Und dann wird halt einfach, ich weiß nicht, halt der Kram, wo du rein investiert hast, halt ruiniert, weil die Firma es nicht gebacken bekommt, halt nicht eine politische Agenda auf die Tagesordnung zu setzen. Und das ist halt scheiße. Also, und ja, in dem Tweet sprechen sie halt auch davon, ja, Nerds need bullying. Also Nerds sollte man halt, ja, peace sagen. Ich weiß nicht. Mobben. Also so schnell ist man halt in einer ähnlichen Rhetorik, wie man schon 2014 war. Also der Tweet von Ryan Johnson ist halt auch inkludiert. Es gab gestern eine ganz schöne Parallele auf deutschem Twitter. Ich weiß nicht, ein paar Leuten ist der Account Robin Urban sicher ein Begriff. Würde ich jetzt auch eher in die Social Justice Szene einordnen. Aber da gab es gestern so eine ganz schöne Tweet-Folge, die auch eigentlich zu dem Ergebnis kam, dass die Menschen in dieser linken Blase sich nur für was Besseres halten und dass diese ganzen Sachen, die sie machen, ausnutzen, weil sie gerne andere Leute mobben. Ja. Weil ihnen das Spaß macht, andere zu mobben. Und sie haben hier, praktisch wie Eric Cartman in der Folge mit dem Tourette-Syndrom, haben sie in ihrem Intersektionalismus-Scheiß ihr Golden Ticket erblickt. Weil sie können jeden und alles damit runtermachen und aggressiv sein bis zum Anschlag, weil sie machen, sind das ja alles für die gute Sache. Ja, also so sehe ich das auch, dass sozusagen der Intersektionalismus, das ist noch nicht mal mehr so wirklich um diese Ideen geht, sondern dass man halt eine Rechtfertigung gerne hat, dass man sich halt assi verhalten kann und sich dann dabei auch noch gut fühlt. Also, ja, ich glaube, das ist eher so ein Fall von dieser Ideologie, die da drumherum gewachsen ist, das ist eher so ein Selbstläufer, der wird so mittransportiert. Aber dahinter stehen halt einfach Leute, die gerafft haben, hiermit kann ich Macht ausüben und bin praktisch unangreifbar. Und das gerade so Leute wie dann Sybil Schick oder halt hier Ash oder was weiß ich, diese gesperrten Accounts, die glauben dann wirklich, oder Hengame, sie können alles sagen, alles schreiben und jedem ans Bein pissen, ohne dass das jemals Konsequenzen hat. Und wir als Gesellschaft fördern das im Endeffekt momentan. Diese ungezogenen, verzogenen Kinder, die nicht irgendwie wissen, wann auch mal Schluss ist. Schluss mit lustig. Ja, diese Dame hier war eine der größten Feministen in der Piratenpartei. Und ja, immer noch so ein bisschen dahinterher, weil es ja leider nicht geklappt hat mit der super tollen feministischen Partei, die alle Probleme des Feminismus endlich behebt, weil die dummen Leute ja nicht mitgespielt haben. Und hier der Account von der Piratenpartei Saarland sagt hier, also wir diskriminieren niemanden und setzen uns immer und überall für echte Gleichberechtigung und Chancengleichheit ein. Und das ist natürlich nichts für unsere Feministin, denn in Wahrheit muss man ja Gleichstellung betreiben und die Piratenpartei hat jegliche strukturelle Nachteile für Frauen bestritten und gesagt, sie werden Postgender und brauchen sich mit dem Kram nicht weiter beschäftigen. War das Aushängeschild der Piratenpartei nicht lange Zeit eine Frau? Ja. Und ein Hobbit, oder? Ja, ein Hobbit und eine Frau hatten die. Es ist vollkommener Quatsch sowieso gewesen, aber daran merkt man halt eben auch, dass es genug Leute halt in der Piratenpartei gab, die diesen feministischen Kram halt nicht gefressen haben, mit großen Löffeln, und auch immer noch gibt. Und das ist halt eben das, warum die Leute jetzt immer noch butthurt sind. Und warum es damals halt zu dieser Spaltung gekommen ist mit der progressiven Plattform. Ja, auf jeden Fall hier, das fand ich noch schön, hier von der Piratenpartei sah, die sich hier wieder einschmeicheln will. Beziehungsweise derjenige oder diejenige, die dafür verantwortlich ist. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch paritätisch mit Frauen und Männern besetzte Entscheidungsgremien. Hallo, das ist hier die, ne, die ehemalige Mitmachpartei, ja, sogenannte. Ja. Die beispielsweise über die Einstellung von Kandidatinnen oder Kandidaten entscheiden, was meines Wissens nach mit dem deutschen Parteiengesetz absolut nicht vereinbar ist. Aber ich finde es gut, wie hier Netzhocker sie gleich auf einen Katzentisch verweist und sagt, nee, ja, ihr habt ja viel, viel mehr Männer. Paritätisch würde nur bedeuten, dass es ja noch mehr Männer. Mhm. Geht nichts über einen weißen Ritter mit einem Selfie-Handy-Foto. Ja, auf jeden Fall. Und mir geht es natürlich nicht um eine Lösung aller Quote. Nein. Was denn sonst? Ja, die ganzen strukturellen Benachteiligungen müssen halt anerkannt werden. Also eine Quote. Du musst in die Church of Feminism eintreten. Wenn die anerkannt werden sollen, dann muss man die doch jetzt erstmal benennen und niederstreiten können. Die Beichte so ablesen lassen. Und da musst du die ganze Zeit nur was vom Pay Gap reden und am besten dein ganzes Handeln nur daran ausrichten, dass es Frauen gibt und dass sie benachteiligt werden. Ja, was wir machen, das ist immer so. Das fand ich auch ganz schön heftig hier, ja, auf jeden Fall von der Kybra. Liebe Spiegel-Politikredaktion, nehmt doch mal ganz viel Kohle zur Hand und belegt einen mehrtägigen Antirassismus-Workshop. So für alle im Haus. Damit euch so ein Bullshit-Tweet mit verharmlosender Bullshit-Begründung über derartige Gewalttaten nie wieder passiert. Ja, was steht da drin im Tweet? In Heilbronn hat ein 30-Jähriger mit einer Luftdruckpistole auf eine Bäckereiverkäuferin mit Kopfdruck geschossen. Der Mann gab an, er habe auf seine persönliche Situation, insbesondere auf seine Arbeits- und Wohnungslosigkeit, aufmerksam machen wollen. Oh. Ja, aber warte, wir haben doch von allen verschiedenen Richtungen hin und wieder so Events, wo jemand mit einem Messer irgendwie rumläuft oder mit einer Gaspistole in einem Kino rumballert und so. Und dann heißt es doch jedes Mal, persönliche Notsituation, psychiatrischer Ausnahmezustand, tralala. Und jetzt ist mal das Opfer hier, die Frau mit Kopftuch. Mhm. Und wenn man da jetzt nicht gleich Fremdenhass und Islamophobie sagt, dann ist es aber falsch. So, ja. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt nicht, machen wir das jetzt bei allen in den Medien so, dass wir sagen, es ist eine Notsituation oder tun wir das unterstellen? Also ich hätte ja gern mal verbindliche Regeln. Aber halt, die gibt's ja schon, Intersektionalität. Fuck. Ich vergaß. Ein mehrtägiger Antirassismus-Workshop für alle im Haus. Ja. Das fuckt mich eigentlich am meisten ab, dieses zieht euch gefälligst eine Parteischulung rein. Wie sieht denn der Kader hier aus? Verdammt nochmal, so wird das keine sozialistische Republik. Was, wenn man da mehrere Tage für brauchen würde? Das ist irgendwie zwei Sätze normalerweise, die Bestrafung von Rassismus. Ne? Nee, du musst doch die Leute richtig Gehirn waschen. Das geht doch nicht so mal eben. Die dürfen am Ende nicht mehr der Meinung sein, Rassismus könne man mit zwei Sätzen definieren. Die müssen der Meinung sein, man müsse Dworkin und Butler gelesen haben, bevor man das Wort überhaupt wieder in den Mund nimmt. Und Crenshaw, vergiss mir Crenshaw nicht. Critical Racism. Ja, ich weiß vor allen Dingen gar nicht, was sie jetzt, also sie möchte jetzt wahrscheinlich haben, dass da jetzt in diesem Tweet jetzt steht, in Heilbronn hat ein 30-Jähriger einen furchtbaren rassistischen Übergriff. Nee, das ist schon falsch. 30-Jähriger Nazi müsste da schon stehen. Ja, okay, ein 30-Jähriger Nazi, einen Übergriff auf eine hilflose Muslima gemacht. Die Gründe waren Hass und ja, Eifersucht auf den glorreichen Islam, oder wie? Tja, ich glaube, der Rest der Leute stimmt dazu. Das schweigen deutlich mal so. Was sonst, ne? Ja, das war, glaube ich, mit das Erniedrigendste, was der Deutsche Journalistenverband jemals vollbracht hat, dieser Tweet. Und ich möchte den Brandenburger Landesverband hiermit lobend ausnehmen, oder was, der Berliner? Nee, der Brandenburger war es. Ja, der Brandenburger, ja. Also er heißt Berlin-Brandenburg, ist aber wohl nur für Brandenburg zuständig. Go Brandenburg! Ja, ja, ich finde auch diese Icons hier im Hintergrund so gut, mit dieser Faust, den Stift und ein iPhone in der Hand hält. Die haben wahrscheinlich billig die Hände vom SED-Logo gekriegt nach der Wende. Vielleicht, und haben die einfach dann ein bisschen abgedatet. Ja, auf jeden Fall, was war da passiert? Die Zeit hat sich ja quasi entschuldigt dafür, dass sie ihren Pro- und Kontra-Artikel gemacht haben. Weil das geht ja nicht. Nachdem der Mob, der verschissene Mob, sich so lange gebärdet hat, als hätte er den Feitstanz, so lange bis die Zeit eingeknickt ist. Das sollte auch festgehalten werden, dass hier genau die gleichen Taktiken wieder mal zum Einsatz gekommen wird, die ständig irgendwelchen anderen Leuten in viel milderer Form, die in viel milderer Form anwenden, vorgeworfen werden. Weil nämlich diese Frau Lau, ich weiß nicht, ob die irgendwo nochmal einen Fuß auf den Boden bekommt. Journalistisch. Ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, die ist da hingerichtet worden, dass die Taz jetzt hingeht und noch sagt, oh, wir haben da einen Fehler gemacht, Frau Lau, bitte sammeln Sie den Dreck auf. Die Zeit. Oder die Zeit, Entschuldigung. Die Zeit, dass die Zeit diesen Fehler macht, das finde ich so unwürdig und so. Ich finde mal, man hat, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis ich glaube, es war eine Gastautorin, ne? Also sonst hätte ich gesagt, man hat doch auch eine gewisse Fürsorgepflicht für den Angestellten. Wenn man einen Artikel absegnet und sagt, ja, das können wir so machen. Und alle bis oben haben den gelesen, da bin ich mir sicher. Weil das macht man nicht, ohne dass der oberste Chef sein Ja-Gut darunter gesetzt hat. Ja? Und dann hinterher diese Frau im Regen stehen, eine Frau, ja? Eine arme Frau, die es unter großen Mühen und Überwindung des Gender Pay Gaps bis zur Zeit geschafft hat, die wird dann runtergemacht. Nur weil sie eine Frau ist, nehme ich an. Ist es so erbärmlich. Ja, das nehme ich auch mal an, aber ich meine mal so ganz generell, ne, also man probiert mal irgendwie ein Thema von zwei Seiten zu sehen, ein kontroverses Thema, und das wird dann quasi so nach dem Motto, das hätten wir nie machen dürfen, und da kommt ein Journalistenverband sagt so, ja, genau, das hättet ihr nie machen dürfen. Eure Erklärung und Entschuldigung überzeugt uns vollkommen. Finde ich einfach nur wow. Also. Aber also, ich finde es ja gut, dass wenigstens dann der erste Tweet drunter gleich immer ist, der sagt, sag mal, geht's noch? Das macht so ein bisschen Mut. Dieses hier ist eine Publikation der Rand Corporation namens Truth Decay, also dass die Wahrheit verfällt, und die gehen halt auf verschiedene Epochen in der amerikanischen Gesellschaft ein, zu deren Zeit sozusagen die beiden politischen Lager nicht in der Lage waren, sich mit bestimmten Fakten auseinanderzusetzen und bestimmte Fakten anzuerkennen, um dann halt miteinander Diskussionen zu führen, wie die denn dann zu interpretieren seien. Und ich habe das leider noch nicht lesen können. Ich habe es etwas angelesen. Es ist ganz interessant. Und ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Es ist auf jeden Fall interessant, gerade auch in der Sache Fake News, Debatte etc. Das ist auch ein bisschen in den historischen Kontext zu setzen. Und ja, Rand Corporation hat auch ihre Pros und Cons als Publikation, aber ich finde eigentlich immer ganz gut, was die schreiben, auch wenn sie zum Teil hier und da, finde ich, ein bisschen einen Bias haben. Schreiben sie dennoch auf einem schönen, guten Niveau. Also, ja, sehr zu empfehlen. Eventuell fasse ich das euch nochmal zusammen, aber ich wollte ja euch auch den Rand Report zur politischen Kriegsführung zusammenfassen und habe das leider immer noch nicht geschafft. Aber ja, es kommt bestimmt irgendwann noch ein Sonderstream dazu. Das ist zu beiden. Und Facebook hat eine weitere Spur von einer Datenanalysefirma, die scheinbar mit einer NGO verbunden ist, die mit dem Kreml verbunden ist, und investigiert jetzt da mal ein bisschen und mal gucken, was da rumkommt. So. Was haben die Deppen eigentlich gedacht, was Globalisierung bedeutet? Ja, das ist eine gute Frage. Ist denen nicht klar gewesen, dass wenn sie ihre Märkte globalisieren und die Arbeitskraft globalisieren und so weiter, dass dann dass das, diese Menschen, die sie auch brauchen, um ihr Scheiß am Laufen zu lassen, am Laufen zu halten, so rum, dass die Informationen austauschen und das zwar eine große Zeit ihres Tages lang, also einen großen Teil ihres Tages verbringen die halt mit Informationsaustausch und sie nutzen Werkzeuge dazu. Und wer hätte denken können, dass irgendwelche Leute das missbrauchen können? Ach Gott, echt. Das hat so doof. Aber mal gucken, was bei rumkommt. Wir brauchen keine Grenzen für Menschen, wir brauchen keine Grenzen für Daten, wir brauchen gar nichts. Alles geht super global. Ja. Nationalist sein und katholisch, das geht nicht. Also ich weiß nicht, wann jetzt die Exkommunikation großer Teile der deutschen Bevölkerung, also oder des Teils der deutschen Bevölkerung, die irgendwie dem Nationalstaat Deutschland was Gutes abgewinnen können oder wie auch immer das zu definieren ist, aber wie kommt ein fucking Kardinal, der erstmal überhaupt eigentlich sich um seine Kirche und seinen Weihrauch und den Scheiß kümmern sollte, anstatt so einen Mist zu erzählen, wie kommt der zu sowas? Also klar, Kulturmarxismus, aber wie kommt der zu sowas? Und ich meine, guck doch mal seinen Namen an. Das sagt doch alles. Nein, Quatsch. Ist der Teufel Populist? Ja. Also. Ja, der Teufel ist halt Populist und die katholische Kirche hat nichts falsch gemacht, schon gar nicht im NS-Reich. Und auch, also, wenn man mal guckt, wie viel, also, wenn man die Gesamtheit der deutschen Gläubigen seit, keine Ahnung, Gründung der Republik oder was auch immer nimmt, da werden ein Haufen katholische Nationalisten dabei gewesen sein. Bin ich mir recht sicher. Und die hat es alle nie gegeben oder die hätte es nicht geben dürfen? Oder wie verstehe ich das, Herr Marx? Und wann wird endlich eine Aktion, also wann passiert dann auch was? Ich finde, die Kirche sollte, wenn sie das Gesicht bewahren will, sollte sie sich von den Leuten trennen. Ne? Was ist eigentlich mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation? Ja, das und Konstantin. Leider nur noch ein ferner Traum. Das waren aber keine Nationalisten, ne? Ja, gut, das war ja das Heilige Römische, haben sie sich ja nur so angesteckt, weil sie halt, so wie die Römer behauptet haben, ihre Vorfahren seien damals aus Troja abgehauen und so. Das ist ja im nur. Das kam wahrscheinlich mit den Krankenversicherungen. Wisst ihr noch, die deutsche Banktante, die meinte, dass Nationen durch Krankenversicherungen gegründet werden. Oh ja, stimmt. Ja, aber ich finde es halt insgesamt lächerlich, so eine Aussage zu machen und auch so sich jetzt in diese gesellschaftliche Diskussion mit so einem, ich meine, hätten sie irgendwas von Mildtätigkeit und den Armen und irgendwas, ja, verstehe ich, dass sie sich da in die Flüchtlingsdiskussion vielleicht einmischen würden, aber so ein dummer, plakativer Satz, ja, Kirche halt. Naja, sind ja beides ziemlich konservative Eigenschaften, da vertraut man sich die eigene Klientel, die ja eigentlich schon zu genüge weggelaufen ist, ne? Mhm. Also, im Märzen der Bauer keine Preise annimmt. Jo. Ich weiß nicht, ich hatte gedacht, der hätte das vielleicht schon mal durchgekaut oder so. Das ist aus dieser Woche. Okay. Im März von der CDU hat er so einen Preis abgelehnt, weil der Tichy auf derselben Bühne stehen sollte. Das ist auch so ein Guild by Association-Ding. Denke ich mal. Finde ich auch deutlich übertrieben von dem Merz. Ja. Ja, und der Graf Lambsdorff hat auch irgendwie so einen dummen Kommentar irgendwie dazu abgelassen. Ja, er hat geschrieben, der Tichy würde bei vielen AfD-Abgeordneten auf dem Pult liegen, so ungefähr. Also er hat da gleich auch so eine Verbindung hergestellt, fand ich auch absolut geschmacklos. Ja, es wurde auch kontrovers diskutiert auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe von FDP-Mitgliedern. Also da gab es viel Für und Wider auf jeden Fall. Ein paar Leute, die auch meinten irgendwie, Tichy, rechts, rechts, rechts. Und ein paar andere Leute, die meinten, ihr redet Quatsch. Außerdem, es gibt ja auch ein paar Leute halt von der FDP, die bei Tichy schreiben. Also teilweise auch in Ungnade gefallene Personen, so wie der Herr Görgen oder wie der heißt. Aber nicht nur solche. Also es hat ja auch einer. Aber weil so ein Weichei wie Merz, ja. Ich meine, wenn er jetzt irgendwie sein Profil hätte schärfen wollen, dann hätte er vielleicht mal in den letzten 2 Jahren mal das Maul aufkriegen sollen. Ja? Aber jetzt da irgendwie auf jemanden einzutreten, der sowieso schon Ich erinnere nochmal daran, dass auch der Tichy Ziel war von kein Geld für rechts. Meiner Meinung nach natürlich zu Unrecht. Also hätte er sich da profilieren sollen, aber doch nicht mit sowas. Wirklich nicht. Ja, überhaupt ist er doch irgendwie auch aus der Politik irgendwie entschwunden und dann zu so einer Firma oder so. Ja, weil er halt auch den Kurs von Mutti nicht mittragen wollte. Das verstehe ich auch wieder nicht. Okay. Warum er jetzt da irgendwie die Notwendigkeit sieht, sich an Muttis Kurs so ranzuschmeißen. Hm. Ja, nach allem, was ich gehört habe, macht er wieder irgendwas für die Öffentlichkeit. Also. Hm, hab ich auch gehört. Ja, er wollte irgendwie sogar gar nicht so viel, wie sie ihm angeboten haben oder so. Ja, ich glaube, einige in der CDU würden ihm sofort die Kandidatur antragen, wenn er sagen würde, das mache ich. Ja, aber ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre weg vom Fenster. Ne? Also. Nee, trotzdem, ich glaube, das wäre so eine, weißt du, gerade weil er von außen kommt, weil ich glaube nicht, dass die Parteien in dem Zustand, in dem sie momentan sind, dass die sich nochmal von innen erneuern. Also nicht das, Jens Spahn mit der super tollen neuen Bundeskanzler. Nee, weder Spahn noch Nahles noch Heil oder Scholz oder selbst Amthor ist halt ein Schauspieler im Endeffekt. Also da sind, ich sehe immer noch keine Politiker in der zweiten Reihe oder in der dritten. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, was mit diesem Merz-Typen ist. Also ich fand den schon immer so ein bisschen komisch. Nee, aber ich hätte dem jetzt auch nicht die Rettung von irgendwas zugetraut oder so. Ja? Also ich sag nur, ich glaube, viele Leute in der CDU würden ihn mit Handkuss nehmen. Hm. Einfach weil er so ein Hardliner-Ding hat. Er ist so ein bisschen halt schon strammer als die Merkel und so. Aber wie man sieht, auch vielleicht war das auch ein Signal zu sagen, hey, guck mal hier. Ja, ich kann auch Ding so. Von Tichy auf jeden Fall. Also was ihm halt vorgeworfen wurde, war ja auch dieses, dass mal so ein Beitrag irgendwie veröffentlicht wurde von wegen, warum man mit guten Menschen nicht reden darf oder so. Das war halt auch Müll und den hat er ja auch weggenommen und sich dafür entschuldigt. Also, und ich kann auch nur sagen, wenn man das mal vergleicht mit dem ganzen Bullshit, der bei irgendwelchen Buzzfeeds und Huffposts und ach, da kannst du sogar die Taz nehmen. Ja, einfach. Da kannst du teilweise auch die Tagesschau nehmen. Ja. Ne? Ich sag nur, dieses beschissene Mansplaining-Ding vom Männertag da vor 2 Jahren oder so, ne? Was das für ein Bullshit ist. Für ein feindseliger Bullshit. Und da schämt sich kein Mensch für. Das ist alles unbedingt wichtig. So. Und der Typ hat wenigstens irgendwie das Rückgrat, dann dazu sagen, so, ja, okay, das war jetzt doof. Und das nehmen wir jetzt auch weg. Und ne, also ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich habe bisher noch nichts bei Tichys Einblick gelesen, wo ich mir gedacht habe, es geht aber gar nicht. Mit Ausnahme halt von diesem einen Artikel, der weg ist. Ja. Ja, wo SJWs pathologisiert worden sind, wie hart. Also. Ja. Aber, ja. Kann schon mal passieren, dass man mal ein 2 Glas Rotwein was Falsches schreibt oder so. Das hat er ja auch nicht selber geschrieben, aber er hat es natürlich abgesegnet im Endeffekt, denke ich mal, weil, na gut, er ist halt der Chefredakteur. Also im Endeffekt muss er natürlich dafür gerade stehen für den Kram, der da irgendwie läuft. Und das hat er dann scheinbar auch getan. Also, ja. Ja, so schätzt man ihn ja auch ein. Ist mir egal, was steht für die Scheiße, wie er das baut oder so. Karliczek. Die Frau Karliczek, die kennen wir noch aus dem Ausschnitt, wo sie gesagt hat, sie kennt sich mit dem Bildungssystem in Deutschland eigentlich nicht so gut aus und hat ja irgendwie da auch nicht so viel Erfahrung, aber sie wird sich da mal reinlesen und wird mal fragen, wie das alles funktioniert und so. Und sie hat offensichtlich jetzt ihre Einarbeitungszeit hinter sich. Der Fördner meinte, das wäre sinnvoll, oder? Und sie kommt jetzt halt mit Dingen um die Ecke, die, ja, ihre Eignung oder Nicht-Eignung, das kann jeder gerne selber entscheiden, für mich Nicht-Eignung nochmal unterstreichen. Sie sagt zum Beispiel, dass also die Wissenschaft, damit die da besser verständlich ist, müssten die Wissenschaftler auch echt mal reflektieren, dass Worte, die sie jeden Tag benutzen, wie Algorithmus, dass die nicht Alltag der Bevölkerung sind. Ja, dazu hatte der Thomas Ney bei Twitter, der hatte geschrieben, dass er mal nachgeguckt hat und im Duden steht kein Synonym für das Wort Algorithmus. Mit anderen Worten, wenn man da ein leichteres Wort für verwenden wollte, es gibt halt keins. Doch, leichte Sprache wäre da möglich wahrscheinlich. So ein Ding, das was mit Dingern macht. Rechnungsmethode oder so. Ne? Ja, aber ja, ich was, welchen Sinn soll das haben, wenn ein Wissenschaftler, Und oft wird Algorithmus ja auch erklärt. Das ist ja auch völlige Augenwischerei. Dieser Begriff ist inzwischen so allgegenwärtig, dass er sicher 100-mal grundsätzlich erklärt worden ist in irgendwelchen Sendungen für Leute, die das interessiert. Ja. Und was soll das bringen, wenn Wissenschaftler das Wort nicht benutzen? Ja. Wissenschaftler sollen jetzt in einfacher Sprache reden oder was genau möchte. Und was auf bringt? Jeden Fall zum Wort Algorithmus, wo ich mich noch erinnern kann, war mal so ein Ding beim Danisch, wo er bei so einer Veranstaltung von den Grünen war, die da unter anderem halt behauptet hätten, Algorithmen wären unberechenbar. Nein. Doch. Aber ihr das grüne Gehirn ist halt auch nur eine Finite State Machine. Aber ich meine, weißt du, das ist ja nicht schlecht, wenn man jetzt sofort schon sagt, erklärt mal den Plebs ein bisschen, was ihr in eurem Feld macht. Allerdings kann man halt auch von den Plebs erwarten, dass sie ein Wort wie Algorithmus lernen. So, ich weiß nicht. Ich habe ein Handy. Mami sagt, da sind ganz viele Algorithmusse drin. Wie viele denn? 8 oder so? Ja. Guck da, der grüne sind die Algorithmusse. Und darunter weiß ich nicht. Ja, kommen wir hier zu erfreulichen Nachrichten. Wenn man sich die globale Statistik der Selbstmordrate anschaut für 100.000 Personen, haben wir natürlich in verschiedenen Altersgruppen verschiedene Anzahlen an Selbstmorden. Allerdings ist es halt ganz interessant, dass wir einen Rückgang zu verzeichnen haben, global gesehen in der Selbstmordrate. Also der jetzt auch nicht so wenig ist, finde ich. Also gerade auch bei den 70-Jährigen ist viel passiert bei 50- bis 69-Jährigen. Also und was einem fast das Herz bricht, ist, wenn man 5 bis 14 Jahre alt anguckt. Ich weiß nicht, Selbstmord mit 9, es muss ein Scheißleben gewesen sein. Was ich interessant finde, ist, dass das nur 20 Jahre sind. Ne? Das ist ein ziemlich krass. Also das ist schon ein ordentlicher Rückgang innerhalb von kurzer Zeit und das weltweit. Vor allem könnte halt mit Medikation zu tun haben. Gut, das Ding ist halt auch, da steht natürlich sehr viel dahinter. Verbesserung Lebenssituation, Verbesserung medizinischer Zugang etc. etc. Also das ist wesentlich komplexer, jetzt dieses Ding zu bearbeiten, wie man das jetzt vielleicht im ersten Moment annimmt. Also und echt, ich finde es halt cool. Also geile Nachrichten. Also, weißt du, nicht immer Doom und Gloom und Vernichtung und alles wird schlechter, sondern. Dabei, dass es sich auf bestimmte Länder oder so hauptsächlich dann bezieht oder so. Also da oben steht doch Auslöser sein oder so, nehme ich mal so an. Da oben steht World. Also es bezieht sich auf weltweit. Also, aber weiter unten kommt noch mehr Quellen und so. Aber dachte mir einfach mal so hier für die One World Order. One World Government Point of View, das ist ja global. Ja, finde ich auch gut. Ne? Ich meine nur, dass meistens irgendwie wird sowas von einem Faktor oder zwei oder so ausgelöst. Ja. Das wahrscheinlich nicht überall positiv zu vermelden ist. Aber gut, kann ich mir ja durchklicken. Ja, das hier ist eine Studie. Also es gibt ja so die Annahme, dass religiöse Menschen, dass sich Religion an sich zum Teil auch positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt. Und man hat jetzt hier eine weitere Studie angefertigt und man ist hier dazu gekommen, dass sozusagen von Menschen, die gläubig sind, aber keiner organisierten Religion angehören, dass deren mentale Verfassung am schlechtesten ist. Und dass halt die psychischen Symptome von sozusagen Angst oder Paranoia, Obsession, Zwangsstörung, dass sie bei Atheisten deutlich niedriger sind, wenn man sie zu säkulären oder Mitgliedern von religiösen Traditionen vergleicht. Und erstes interessant, weil bisher halt in dem Feld was anderes behauptet worden ist und ich bin jetzt halt gespannt, was da in der Zukunft in die Richtung noch rauskommen wird. Ob die Atheisten Master Race confirmed wird oder halt nicht. So. Ja, aber gut, die meinen das ja dann, also für die ist ja auch irgendwie, alleine, dass du keinen Gott hast, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass dir was fehlt und so ein Kram. Ja, Und also. deswegen hast du natürlich keinen Halt im Leben. Also da gibt es natürlich viel, was sich irgendwelche Leute da irgendwie überlegen, aber was jetzt mit richtiger Wissenschaft wenig zu tun hat. Also so empirisches Ahnen irgendwie. Ja, also, was ich halt interessant fand, war, dass halt gläubige Menschen, die halt zu keiner Vereinigung gehören, halt, dass die so psychisch am Ungutes wegkommen. Das fand ich halt ganz interessant. Also, wenn du alleine dem Wahnsinn frönst, dann ist das nicht so gut sozusagen. Wenn du es in einer Gruppe machst, dann Ist bremst du sie besser, ein bisschen. Ich fand es einfach so, aber es macht irgendwie so gefühlt auch Sinn, so finde ich so. Wenn jetzt alleine da hockst und dir da Waldgeister ausbildest in deinem Kopf oder sagst, ja, der Wind, der hat mir zugeflüstert, das sah ein Zeichen von Gott. Und ein Priester würde dann halt sagen, nee, so nicht. Also ganz interessant so, ja. Ja, hier haben wir einen Artikel, der das Buch The Blank Slate von Steven Pinker feiert. Und bitte lest dieses Buch. Das ist echt ein verdammt gutes Buch. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, habt ihr wirklich, wirklich, wirklich was nachzuholen. Bitte kauft euch von Steven Pinker The Blank Slate und lest es. Gerade in einem Battle mit progressiven SJWs und viel Kram, der auch aus der grünen Bewegung kommt. Bitte lest dieses Buch. Es ist wissenschaftlich und ja, kauft euch The Blank Slate. Sehr gutes Buch und hier ist ein Artikel, der das Buch ein bisschen feiert. Kauft euch The Blank Slate von Steven Pinker. Genau, Los, kauft kauft es es euch, jetzt. kauft es euch, kauft es euch. Kauft es, kauft es, kauft es jetzt. Ja, Geht wir haben auch irgendwo keinen hin und kauft es Affiliate-Link. euch. Kauft Kauft es euch euch. Steven Pinker's The Blank Slate. Kauft euch das Buch. Im Lest lokalen das Buch. Buchhandel. Bitte lest das Buch. Das ist Ja. Genau, echt ganz kurz, wichtig. was es da geht. Slate sagt mir so direkt nichts. Blank Slate. The Blank Slate ist die Annahme, dass die Menschen als weißes Blatt Papier, als blankes Blatt Papier Ach geboren so. werden und dass die Gesellschaft sozusagen sehr viel damit zu tun hat, wie du als Mensch aufwachst und dass das halt eine Annahme, die absolut abzuweisen ist und die von der Forschung halt absolut zerschmettert worden ist. Und viele utopische Ideologien bauen halt auf Blank Slate und anderen Annahmen an, die halt 100, 200 Jahre alt sind, die man früher halt für wahr anerkannt hat, an die man aber halt mit moderner Forschung, ja, Erkenntnissen aus der Wissenschaft halt stark widerlegen kann. Und gerade zum Beispiel so Gender-Kram, dass deine Sexualität, dass das alles nur angezogen ist, nein, überhaupt nicht, Quatsch. So. Und zum Beispiel der Kommunismus, der redet ja von der Urgesellschaft, bei der alles in Ordnung war. Und ja, das ist der Noble Savage, dass Menschen sozusagen als edle Wilde irgendwo gelebt haben. Das ist widerlegt und der Feminismus hat ja auch diese Idee, dass bevor sozusagen die Menschengeschichte so richtig angefangen hat, dass die Menschen mal in utopischen Zuständen gelebt haben und dann die Frau vom Mann unterdrückt worden ist, es wird halt auch das Fundament dadurch entzogen. Und gerade wenn man halt so SJW-Kram, Feminismus-Kram sich damit mehr beschäftigt und das halt ablehnt, hat man hier halt eine richtig gute, wissenschaftlich fundierte Argumentation, der halt so die Grundmauern von diesen Ideen halt wirklich kaputt macht und richtig krass dran rüttelt. Also absolut geiles Buch. Bitte lest das Buch. Jawohl. Ja. Okay. Ja, Krebspatienten, die Homöopathie und alternative Behandlungsmethoden ja, annehmen, sind ja, wesentlich häufiger ja, betroffen, halt an ihrer Krankheit zu sterben. Ein relativ bekanntes Beispiel davon ist auch Steve Jobs, der hat Magen-Darm-Krebs bekommen. Und er hat am Anfang versucht, es mit irgendwelchen alternativen Heilmethoden unter Kontrolle zu bekommen. Und er ist später an seiner Erkrankung gestorben. Kann man in seiner Biografie nachlesen. Und hier in dem Artikel wird auch direkt auf die Studie verlinkt, wenn ihr sie euch an durchlesen wollt. Also. Das hier ist ein interessanter Artikel, der sich mit Postmodernismus beschäftigt. Den wir aber doch schon mal in seiner englischen Form vor einiger Zeit, glaube Ja, ich. genau. Aber ich wollte nur noch mal darauf verweisen. lest ihn euch durch. Hör zu, Sally. Du kannst noch was lernen. Ja. Du solltest ganz gut, ne? Diese Novo-Argumente. Die sind ganz ja. gut, ja. Hier hat New Real Peer Review wieder mal einen interessanten Artikel gefunden, weil in den akademischen Kreis natürlich nie irgendwie Unfug publiziert wird. Und ja, hier schreibt halt jemand darüber, dass er Gonzo-Methoden anwenden will. Also Gonzo geht halt auf Hunter S. Thompson zurück, ja. Der den Gonzo-Journalismus geprägt hat, der halt Träume, Drogenerlebnisse und halt Vermutungen, alles Mögliche mit in seinen Journalismus mit hat einfließen lassen, das Gonzo-Journalismus fand. Und hier schreibt jetzt jemand darüber, dass man versucht, diese Ernsthaftigkeit, die diesen akademischen Journalen immer so mitschwingt und anhaftet, halt zu kombattieren, zu bekämpfen, dass man sich hierfür halt Gonzo-Methode ausgedacht hat. Und ja, das ist halt scheiße. Also mit allem Respekt für Hunter S. Thompson und für sein Leben, Schaffen und Wirken, aber halt bitte nicht in der Wissenschaft. Nein, danke. Ja, im Journalismus ist natürlich auch die Frage, ob das unbedingt so gut ist. Also, aber das ist auch so, es ist doch auch unnütz, weil alle Wissenschaften haben ihren eigenen Humor entwickelt. Es gibt Ärztehumor, es gibt Geologenhumor, es gibt Mathematiker und IT-Humor. Es gibt es doch alles. Also jetzt da irgendwie von außen zu kommen und zu sagen, ey, wir müssen jetzt irgendwie Spaßseminare einführen und alle Stunde muss irgendwer einen Witz erzählen oder so. Was soll das? Deutschen geleitet. Spaßseminar wird von einem Deutschen geleitet. Ist das so ein bisschen wieder so eine Kindergartenlogik. Wir probieren, wenn wir irgendwie freitags machen wir im Chemielabor, punchen wir einfach alles zusammen und gucken, was passiert. Ja. Das ist halt mal ein anderer Ansatz. Oder was? Ja, also, ich verstehe das nicht. Ich möchte übrigens hier mal darauf hinweisen, dieses New Real Peer Review, das wird unter anderem auch in diesem grauenvollen Buch Kill All Normies erwähnt. Ja. Also so nach dem Motto, er ist halt so dieser Gamergate und irgendwelche Leute, YouTuber und New Real Peer Review und alle sind irgendwie die Leute jetzt, die uns alle in den Faschismus treiben oder so. Wo sich jetzt jeder irgendwie nur lustig macht über Akademiker und so ein Kram. Und das wäre ja ganz schlimm. Und so ja. Fand ich auf jeden Fall eine, also es gibt in diesem Buch so viele Momente, wo man sich irgendwie vor den Kopf schlägt und sich denkt, meine Güte, was für ein unglaublicher Humbug. Aber das war auch einer von denen auf jeden Fall. New Peer Review. Ein Buch, wo man sich drüber auflässt, dass es irgendeinen Twitter-Account gibt, wo sich über akademische Paper lustig gemacht wird, die Humbug sind. Ja, und nach den Entwicklungen der letzten Wochen mit diesen immer mehr akademischen Papieren, die sich als Hoax erweisen, weil sie in irgendwelchen arabischen Magazinen erschienen sind, die keinerlei Prüfung der Materie durchführen offensichtlich. Gerade in Deutschland gibt es ja da obwohl offensichtlich ziemlich viel Betroffene. Ich hoffe, dass Journalisten sich da dran machen oder irgendwie so eine Wikiplug-Community oder so zu gucken. Wer hat da publiziert? Und dann würde ich gerne wissen, wie viele Leute aus den Soft Sciences und gerade auch aus dem Bereich Gender haben denn in solchen Dingern publiziert. Ja, ja. Also ich habe mal zwei Artikel gelesen, wo es dann so hieß nach dem Motto, auf diese Peer-Reviews zu gucken, das wäre sinnlos. Also so nach dem Motto, die Wahrheit setzt sich schon durch. Wenn der Einstein seine Theorie auch in der Bäckerblume veröffentlicht hätte, wäre das auch irgendwann als Wahrheit anerkannt worden. Mhm. Was vielleicht länger gedauert hätte. Wo war das denn? Das war in dieser Digra-Geschichte drin. Ganz am Anfang von Gamergate hatten wir ein Strategiepapier irgendwie in der Mangel von diesem Digra, was heißt das nochmal? A Fishbowl Conversation. Genau. Digital Games Research Association. Ja, genau. Ja. Die ich mal infiltriert habe. Genau, und die haben doch auch sowas geschrieben, dass man irgendwie in ihrem Fishbowl-Ding, dass es so schwierig sei, für solche Sachen mit eher abseitigen Themen irgendwie Peer Review zu bekommen und dass man diese Schranken doch irgendwie lockern müsse und irgendwie sich gegenseitig so ungefähr Peer Reviewen sollte. und immer schön super drunter schreiben und so. Ja, das ist eher das Problem, dass da irgendwie die Peer-Reviews sich gegenseitig so unterstützen und ja, das kann halt, ich verstehe auch nicht, warum sowas Wichtiges nicht reguliert wird. Warum haben wir irgendwie eine Wiki-Plug-Dingsbums und so und niemand guckt da? Also, verstehe ich nicht. Gonzo. Gonzo ist der Typ mit der Trompete und der krummen Nase aus der Muppet Show. Das hier ist, also es geht hier um das historisch, wie heißt es nochmal? Das Berliner Institut für kritische Theorie gibt das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus heraus. Und ich fand das ganz interessant, weil man hat ja halt relativ viele Begriffe, also man gibt es in 15 Bänden raus und ich weiß nicht, du kannst ja mal so ein bisschen durchscrollen. Und ja, also es heißt ja, dass die Frankfurter Schule nichts mit Marxismus zu tun hat. Und ich frage mich dann, wieso sozusagen ein Ableger des Instituts, das es heute noch gibt, so ein Buch rausgibt mit halt 15.000 Begriffen, die man sich jetzt dann angucken soll, die halt sich mit dem Marxismus beschäftigen. Ja, und dann jemals eine Schule dahinter oder wie? Und mein Ding ist halt, ist es jetzt überhaupt rechtmäßig in Ordnung, wenn man die 15.000 Begriffe nicht alle kennt und gelesen hat, zu sagen, dass man Marxismus blöd findet oder dass man für Marxismus ist? Also, weil eigentlich müssten wir uns ja jetzt alle mit diesem historischen Wörterbuch beschäftigen. Weil ansonsten sind wir ja von den Konzepten her nicht auf der richtigen Seite und tun das nur an der Oberfläche heraus ablehnen. So. Also, das wird mich interessieren. Ich will das zum Thema Faulheit lesen. Ja. Was bedeutet das denn, wenn wir uns überall Namen hinter sind? Also, wo das herkommt, die Theorie oder was? Nee, ich glaube, das sind die Autoren des jeweiligen Artikels. Genau, genau, die darüber schreiben. So mache ich das jetzt auch, ja. Enrique Dussel-Peters. Feministische Theologie. Feministische Theologie, da ist sie mal wieder, wir haben es schon lange nicht mehr gehört. Ja. Also Film, Musik, Finanzkapital. Fetisch Charakter der Ware. Faustus-Debatte. Fiktives Kapital. Das ist Kryptowährung wahrscheinlich. Ich meine, also, ich weiß, ich will jetzt auch nicht so sozusagen unwissenschaftlich sein. Frankfurter Schule. Und ich will. Max, wenn was gemeint hat, das weiß man eh nicht. Das findet man nicht raus. Ich will jetzt sozusagen auch nicht sagen, dass das jetzt per se alles Humbug ist, was da drin steht, weil ich habe es jetzt nicht gelesen. Aber ich finde es halt irgendwie merkwürdig, dass da darf man sich Marxist nennen, wenn man jetzt dieses Buch nicht gelesen hat, weil man weiß ja dann gar nicht, worüber man wirklich schreibt. Ja, aber Moment mal, das ist doch nur die Sicht der kritischen Theorie auf den Marxismus, oder? Ja, die verwenden, also die wollen sozusagen innerhalb des Marxismus die Idee, Geschichte hinter diesem Begriff dann erklären, sozusagen. Das ist das Ziel von diesem Ding. Also. Hausfrauisierung. Hexe. Und zum Beispiel der Typ vom Institut für Sozialforschung, also das Ding, was es immer noch in Frankfurt gibt, der Leiter des Instituts, der heißt Axel Honneth und er hat jetzt auch ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Die Idee des Sozialismus, Versuch einer Aktualisierung, wo er auf Probleme innerhalb sozialistischer Ideen hinweist und auf mögliche Auswege und wie man diesen utopischen Gedanken neu belegen kann. Und ich frage mich jetzt, ist das überhaupt rechtmäßig gültig, dass man das jetzt in eine linke Ecke stellt? Weil es ist ja nicht hundertprozentig genau belegt, ob jetzt die kritische Theorie irgendwas mit Marxismus zu tun hat. Oder mit dem Sozialismus. Also ich bin mir da. Du solltest dir Videos im Internet nicht so zu Herzen nehmen. Weil ich weiß, ich habe jetzt von dem Honneth das Buch auch nicht gelesen und ja, Kommunismus ist kein Sozialismus und Marxismus heißt nicht unbedingt Kommunismus, so ich verstehe das alles, aber ich bin irgendwie verwirrt. So. Also es ist, ich, ja. Ich denke mal, das ist auch das Ziel dabei. Also, ja. Ja. habe das letzte Mal verglichen mit der Definition von einem Motor. Die Marxisten irgendwie wollen den Motor beschreiben oder definieren und stehen aber die ganze Zeit da und bewundern eine Schraube und eine Mutter und fragen sich, ob es nicht vielleicht schöner wäre für die Schraube, wenn die nicht so in so einem engen Gewinde drin sein müsste oder sowas. Ja, um es zu beschreiben. Also so kommst du dann einfach nicht zu Potte, wenn du die Wirtschaft beschreiben willst oder so, oder das System oder sonst irgendwas. Ne? Ja, und deswegen verzählt man sich damit Detailfragen. Und ich meine, weißt es ist ja auch so, dass wir haben ja Wissenschaftsfreiheit und wenn ich jetzt über den Gedanken nachdenke, dass man denen den Geldhahn abdreht, sehe ich dann noch irgendwelche Christenverbände irgendwo in der Biologie an Sachen kürzen. Und aus linker Sicht ist ja das, was wir Ökonomie, also Volkswirtschaftslehre nennen, wahrscheinlich schon eine rechte Verschwörung. Und die wollen dann das kürzen. Deswegen, ich will die wissenschaftliche Freiheit wirklich nicht berühren, aber ich habe hier irgendwie den Verdacht, dass es stark links ist. Aber ich bin mir einfach nicht 100% sicher. Vielleicht bin ich auch einfach verwirrt. Ja, also die Person, die hier Kopftuchstreit beschreibt, das ist eine von den Chefinnen von dem Ding, glaube ich, ne? Ja, ja. Die hat auf jeden Fall einen sehr bekannten Namen in der Szene. Langjährige Vorsitzende und Ehrenvorsitzende. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. So, also Krieg der Kultur und Christoph Türke. Krise des Marxismus. Ja. Und aber nichts hat mit irgendwas zu tun. Das ist auch immer sehr wichtig zu sagen. Also da eine Verbindung zwischen Organisationen wie ATTAC zum Beispiel zu setzen oder so, das wäre absolut vollkommen unmöglich. Auch wenn manche Leute, die in den Instituten mitarbeiten, direkt bei ATTAC mitarbeiten. Also, das ist so eine NGO wäre, die eine Pipeline für die Linke ist, wo man erst so ein bisschen links sein lernt und dann später der Linken beitritt. So. Guck mal, was es alles für verschiedene Formen von Materialismus gibt. Altindischer, antiker, geografischer, mechanischer, neuer feministischer Materialismus, praktisch dialektisch, der wird uns Sally gefallen. Materialismus und Empiriokritizismus. Materialistische Bibellektüre, den würde ich jetzt gerne lesen, den Artikel. Achso, und by the way, diese Frieda Haug, die ist im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, im wissenschaftlichen Beirat der Rosa Luxen, Burg Stiftung, Kuratorium, Institut Solidarische Moderne und im Verband der deutschen Schriftsteller. Und gut, ja. Institut für Solidarische Moderne ist so ein linker Think Tank so und sie hat sich früher viel mit Marxismus und marxistischem Feminismus beschäftigt und das aber später auch selber kritisch reflektiert und so, aber ich so ein bisschen so Überschneidungen, Überlappungen und so gibt's irgendwie, finde ich, ein Stück weit. So habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich habe die Frigga sogar mal persönlich getroffen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich mal beim Bundestreffen beim Bundestreffen von ATTAC war ich mal mit dabei. Aber da müsste ich ja rumkramen und gucken. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Also, ja. Niederlage. Und wie gesagt, also ihr dürft den Marxismusbegriff nicht ablehnen, wenn ihr nicht all diese Begriffe erklären könnt, weil dann seid ihr schlechte Menschen, die unwissenschaftlich arbeiten. Also. Und sich nicht auskennen. Genau. Und dann über Sachen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Absolut auch, partout keine Ahnung von haben, genau. Obwohl halt jedes Mal, wenn man diese Theorien versucht hat, irgendwo umzusetzen, das halt in einer Katastrophe geendet ist. Aber ja, vielleicht ist ja die Forschung daran ganz wichtig. So. Kann man sich für die Begriffe noch bewerben? Vielleicht. Ich würde gern Popmusik schreiben, den Artikel. Oder vielleicht auch gerne. Praxisphilosophie. Prager Frühling wollte auch noch keiner haben. Preise im Sozialismus, ja da. So hält der Arbeit und so. Preußischer Weg. Ja, ich glaube, den Rest kann man uns vorstellen, oder? Queer-Theorie von Butler. Eine sehr interessante Theorie. Was hat denn die Queer-Theorie mit Marxismus zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und es wäre hoch unwissenschaftlich, wenn man das irgendwie mit einem Schlagwort beides miteinander verbinden würde. Da würde das Dritte Reich wieder ausbrechen, sage ich dir. Deswegen nein. So. Oh, wir haben bei K auch überhaupt nicht aufgepasst. Ne? Kannst du nochmal zu K zurückgehen und gucken, ob es einen Eintrag für Kulturmarxismus gibt? Ich meine, da steht dann eh nur drin, dass es eine Verschwörungstheorie der Nazis ist. Aber einfach nur so. Messianismus. Meinungsfreiheit habe ich gerade auch gesehen. Mega. Da Kulturrevolution, Kulturpolitik, nee, Imperial. Nein. Haben sie gesagt, nee, ist uns zu heiß. Aber Kurtisane können sie erklären, weißt du? Neger. Es stand da, ich wollte es nicht sagen. Oh, Rebellismus habe ich gerade auch gesehen. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade auch rote Angst verbreiten. Und das ist böse, weil Gründe. Und ich will relative Autonomie und Ressourcen für die Restauration der rettenden der Kritik. Römischen Armee. Das rote Wien muss das Rubin-Thema im Rückschritt am runden Tisch mit der Rüstung der Sache. Der russischen Revolution. Schattenwirtschaft. Das ist alles Satire. Die Satire des Charmes in der Schattenwirtschaft. Schnaps! Scholastik Schönheit. Das könnte man in Berlin gleich an eine Wand pinseln. Die Leute würden denken, das ist von irgendeinem Masko. Sexismus, Sexpol, Sexualität, sexuelle Befreiung, Shoah. Sicherheit. Skeptizismus, da kommt er her. Ja. Habt ihr es mit DM? Gleich über Schlangenöl kam auch nicht vor, glaube ich. Und direkt danach kommt Sklaverei und gleich danach kommt Software. Da habt ihr es. Surrealismus habe ich zum Beispiel gegoogelt. Ich und guck mal, für Sowjet haben sie immerhin fünf Begriffe mit Sowjet. Und eins davon ist die Sowjet-Enzyklopädie und die Sowjet. Aber gut, sie haben zumindest Sowjetkritik. Sozialdemokratische Sowjetkritik, weißt du? Hm. Sozialismus nicht alles Barbarei. Schlecht. Weißt du, Sozialismus oder Barbarei haben halt auch die erste Generation Frankfurter Schule die ganze Zeit geschrieben, dass die Sowjetunion und auch der komplette Westen, dass es alles nur Barbarei ist und dass es alles nicht funktioniert, dass es alles totalitär ist und dass die Menschen sich irgendwann befreien müssen, um über den Kapitalismus und über den real existierenden Sozialismus hinauswachsen sollen. Guck um mal, da ist Annetta Kahane. Unten, der erste Begriff auf der nächsten Seite ist Annetta Kahane. Die Zuschauer können ihn noch gar nicht sehen, glaube ich. Ja. Das ist der Spinozismus. Ah, Spinoza ist irgendwie was. Boah, spontane Ideologie. Guck mal. Kavi Kahane. Spontane Ideologie. Das ist was ähnliches wie spontanes Genderwechseln, ne? Spontane Selbstentzündung. Ja. Stellungskrieg, Bewegungskrieg. Stellungskrieg, Stadtland. Bewegungskrieg. Schluss, ne? Stadtland. Strukturelle Gewalt, strukturelle Hegemonie, strukturelle Kausalität. Und weil gerade im Chat gefragt worden ist, Lysenkoismus kommt drin vor, wird auch erklärt. Also die Theorie, mit dem die Sowjets ihre Landwirtschaft ruiniert haben und halt Millionen von Menschen verhungert sind. Also Theater der Unterdrückten. Tod, Todesstrafe, Toleranz, Tonnenideologie. Das Theater unterdrücken wird, glaube ich, unser nächster Streamtitel. Und zum Beispiel Totalität ist auch interessant. Darüber schreibt die erste Generation auch die ganze Zeit. Das Tier-Mensch-Übergangsfeld wäre auch ein interessanter Titel. Oh mein Gott. Also schon ein guter Fokus für zukünftige Titel. Transkulturelle Psychiatrie, das klingt wie so ein Schwachsinnswortgenerator. Und ich frage mich halt wirklich, muss man jetzt all diese Begriffe mit der richtigen Deutung kennen, bevor man überhaupt für Marxismus sein kann. Umerziehung, Umfunktionierung, Umkehrung, Umwälzung. Also ich sag mal, ich glaube nicht, weil die sind ja dabei, das noch zu definieren. Die wissen ja selber noch nicht genau, was das ist. Ja, 15 Bände, Alter. Der Urkommunismus kommt auch vor. Aber es muss ja, gemacht werden. Urkommunismus, Steven Pinker, der Blank Slate, kauft euch das Buch, da wird Urkommunismus auseinandergenommen, richtig. Du kriegst aber nicht hinter unserem Rücken Geld von Penguin Books, hoffe ich. Nein. Penguin Books, schön. Das ist gerade, jede, sich zu jede Hause Folge bringt er in Zukunft so einen dicken Penguin Books T-Shirt und auf seiner Wand hängen schon die Poster für die Sachen, die er nächste Zeit chillen muss. Ja. In eine Perspektive. Volksfeinde. Volkslied. Volksfront ist oder was? Vulgärmarxismus. Das sind diese Vulgären, von denen letztens gesprochen wurde. Genau, die Vulgären, die Skeptischen. Wobei ich mich ja in der Schule des Vulgärliberalismus sehe. Oh, da ist was für mich wahrer Sozialismus. Wer bisher noch nicht sich getraut hat, in unseren letzten Sonderstream reinzugucken, sollte das wirklich nachholen. Ja. Die Frau Reschke und der andere Kaspar, es ist wirklich wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Wie hieß der? Gut, ja. Ach, Triumph verdammt. Des Schillens. Genau, Triumph des Schillens. Wilde Gewalt. Wilder Kreis. Gewalt. Wie unterscheidet sich wilder Kapitalismus von Raubtierkapitalismus und Turbokapitalismus und ist die Heuschreckendebatte dafür relevant? Viva Zapata! Und hier Zensur, ne? Aber Kakao steht hier bestimmt nicht drin, weil Kakao ist nur, wenn der Staat es macht. Mensur ist nur, wenn ein Mönch das macht. Bei allen anderen sieht es nur dämlich aus. Zwangsheterosexualität. Oh mein Gott. Zynismus. Damit hört es auf. Bei mir auch, wenn ich das durchlese. Mit Ressentiment, Zynismus. Ja, ja. Der zweite Widerspruch des Kapitalismus. Der hat zwei? Mhm. Die zweite Wirtschaft. Das ist meistens die bessere. Man muss nicht sitzen bleiben, wenn einem das Bier nicht schmeckt. Ja, kommen wir nun zu einer anderen Sache. Also, es gibt kritische Geografie und kritische Geografie ist ein Regenbogenbegriff, der marxistische, feministische, postmodernistische, poststrukturalistische, queere und halt linker Flügel und aktivistische Geografie sozusagen miteinander verbindet. Und er unterscheidet sich von der radikalen Geografie in dem Sinne, dass es halt nicht mehr so ganz streng marxistisch ist und hier halt noch viele andere Konzepte halt mit reinkommen. Und man lehnt zum Beispiel halt Empirie ab, also man will nicht so viele Daten sammeln, weil das stört, wenn man sich irgendwie mit kritischer Geografie auseinandersetzt. Und hier wurde also auf der AK-Seite Arbeitsgruppe oder keine Ahnung, Arbeitskreis, wurde ein offener Brief vom Fachforum Migration und Flucht veröffentlicht, den natürlich die AK kritische Geografie halt wohlwollend begrüßt, weil die ja auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und es geht da um den grünen Heini Palmer, der das Buch geschrieben hat, dass wir nicht alle retten können. Und da sollte er irgendwo auf einem Vortrag sprechen und das wollten sie nicht haben. Und da haben sie halt den Brief mit unterzeichnet, damit man halt den Palmer ausladen kann, halt, weil seine Ansichten halt faschistisch sind. Und man generell halt Geografie sind, oder wie? Ja, und man will halt generell weniger weiße Menschen auf der Bühne haben, weil die ja selten irgendwas mit Flucht zu tun haben und man hat halt einen Haufen Probleme generell, wie sich auch der Palmer halt da verhält und man hat dann auch sehr viele Unterzeichner von diesem Brief und ich fand es irgendwie so ganz interessant, weil halt kritische Geografie viele verschiedene Begriffe vereint, also wie gesagt. Das ist Flacherdler, ne? Ja, so, So in etwa. Nein. Aber halt marxistisch, feministisch, postmodern, poststrukturell, queer, left-wing. Und ich meine, ich weiß, dieser Begriff Kulturmarxismus, der ist sehr wässrig und ungenau. Aber irgendwie, wenn ich das angucke, fällt mir einfach Kulturmarxismus ein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde auch diese Gestaltung von dem Logo oder Buch oder Poster da unten so. Ich meine, wen spricht sowas an? Wer ist innerlich so tot, dass er glaubt, das sei ein Poster für eine Veranstaltung? Ganz ehrlich. Oder ist es so ironisch minimiert, dass ich das nicht verstehe? Oder Kongress der kritischen Fotografie. Das kostet alles Geld. Und wie gesagt, weißt du, Wissenschaftsfreiheit. Dass Boris Palmer ein für seine ausländerfeindlichen und bewusst populistischen bis rassistischen Haltungen und Äußerungen bekannter Politiker. Oh. Alter Schwede, ey. Widerstand ist zwecklos. Und die haben erst letztens wieder eine Tagung gehabt, so, wo sie sich miteinander treffen und sich austauschen und bereden, wie man jetzt mit kritischer Geografie vielleicht doch noch so sozialistische Utopia einberufen kann. So. Das ist ja hier, ach nee, das war letztes Jahr. Ja, aber der von diesem Jahr, der war erst vor kurzem. Also. Zum einen sah es zunächst danach aus, dass für die OrganisatorInnen des Panels, jetzt bist du zu weit, da ging es gleich darum, dass da nur Männer sitzen und Weiße und so. Oh Mann, ey. Unglaublich. Nee, wo war das? Ja, das ist so verzögert. Ich glaube, das ist ein Stück drunter noch. Fachforum, sind wir über die Besetzer? Da, genau. Zum einen sah es zunächst danach aus, dass es für die Organisatorinnen des Panels nur interessant zu sein schien, was fünf vornehmlich weiße Männer, die, soweit wir das beurteilen, selbst keine Fluchterfahrung haben, zu diesem Thema zu sagen haben. Hashtag AllMailPanel. Ja, an der Stelle muss ich sagen, also ich war früher mal bei Attac aktiv und als die Griechenland-Krise losging, hat man dann auch einen Griechen eingeladen, damit der über die Griechenland-Krise uns berichten konnte. Und er hat dann damit angefangen, dass er sich nicht für Politik interessiert und auch während der Krise eigentlich nicht wirklich, aber dass er die Krise schlecht findet. Und deswegen, also in dem Fall fand ich es irgendwie blöd. Wir hatten später nochmal einen Griechen da, der sich mit Politik auseinandergesetzt hat, der darüber berichten konnte, mit seinem linken Bias natürlich, aber der halt berichten konnte. Aber ich will halt darauf hinaus, dass sozusagen einfach nur zu sagen, die Person ist jetzt nicht betroffen, nicht tatsächlich ein Garant dafür ist, dass die Person irgendwas von Wert zu dem Thema wirklich zu sagen hat. So. Ich berichte euch über Griechenland, die Version für Freunde. Das ist gute Freunde. Hm? Ja. Und ja. Okay. Wir fordern die Umsetzung von Diversitätskriterien bei der Besetzung jeglicher Panels auf dem DKG. Der DKG darf keine Plattform für rassistische, sexistische oder in irgendeiner Weise diskriminierende Äußerungen darstellen. Daher fordern wir die OrganisatorInnen des Fachforums Migration und Flucht dazu auf diesen Brief Stellung zu nehmen und Boris Palmer von dem Fachforum Migration und Flucht auszuladen. Und ja, hier Critical Geography. So. Und man kann jetzt natürlich sich auch wieder streiten, ist denn die kritische Geografie in Deutschland maßgeblich unterschiedlich von der kritischen Geografie, wie sie im anglosächsischen Raum besprochen wird? Und natürlich ist der Teil der kritischen Geografie, der jetzt eher poststrukturalistisch ist, ein bisschen anders wie der Teil, der marxistisch ist. Aber irgendwie finde ich, dass man schon irgendeinen Begriff braucht, der das alles subsumiert. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Was bitte ist Activist Geography? Fahre ich da irgendwo in ein Grenzgebiet und versetze die Steine? Oder gehe in die Stadt zum Demonstrieren? Island! Island, Vulkane, Island, oder was? Du malst ein paar neue Karten oder so vielleicht. Löscht alte Karten. Und vor allem auch hier wieder, ne, Critical, Marxist, Feminist, Postmodern, Poststructural, Queer, Left-Wing and Activist. Und dann werfen manche Leute einem vor, man würde so viele Sachen in einen Topf werfen. Ja, wrong. Hier genau so läuft. Sich selber so definiert wahrscheinlich. Ich meine, das ist sicher nicht von Rechten geschrieben, dieser Blödsinn hier. Ja, auf jeden Fall. Also. Eine Anstrengung um die Unterdrückung. Was hat das mit Geografie? Das ist Soziologie, was ihr da macht. Geosoziologie oder was? Wollen die so Sachen abschaffen wie Meerbusen oder so vielleicht? Das könnte sein. Aber ja. Noch mehr gut. Und ja, vielleicht sagen, dass so eine Karte hier viel akkurater war, weil die von indigenen Völkern gemalt wurde mit Fingerfarben. Und ich meine, klar, vielleicht ist der Begriff Kulturmarxismus selber irgendwie anrüchig oder so, aber irgendwie finde ich einfach keinen besseren Begriff, wie diese Manschepansche zu verrühren. Also, deswegen reclaimen wir den ja auch. Ja, also. So einfach ist das. Ach Mann, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Wofür brauchen wir das? Genug. Der Berg soll 8000 Meter hoch sein, das glaubst du selber nicht. Ja, so. Und zum Beispiel, wenn du weiter runter scrollst, Common Themes, a commitment to the theory and rejection of empiricism. Ja, Empirie, also dass man keine Beweise sammelt, um seine Theorie zu untermauern. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Ja, von der draw from a variety of theoretical wells. Also, wir haben ein paar Scheißbücher gelesen über Politik, politische Ökonomie, Governmentality, Feminism, Anti-Racism and Anti-Imperialism. Wir müssen sonst nichts machen. Da steht nichts von einem Atlas, da stehen keine Karten, da stehen keine irgendwie, wir können mit dem Sextanten umgehen oder so ein Scheiß, nichts davon. Da steht nur, wir haben scheiß aktivistische Literatur gelesen. By the way, Governmentality ist ein Begriff, den Michel Foucault geprägt hat. Der hat aber mit all dem nichts zu tun, weil Gründe. Genau. Critical geographers seek to unveil power, uncover inequality, expose resistance and cultivate liberating polities and social changes. Und deswegen flattern sie durch die Nacht und bekämpfen das Verbrechen oder was? Sagt das ihr noch ist nicht dasselbe, was die grüne Aktivistin am Anfang auch gesagt hat? Warum unterstützt das irgendwer? Warum sagen die Leute nicht, ihr seid geisteskrank, werdet wegen mir Soziologen oder Anthropologen oder irgend so ein Mist, aber lasst doch die Geografen. Das ist ja so eine Art Soziologie, was sie da machen wollen. Geografie ist keine Soziologie. Ja, Nein, Gender ist ja Querschnittsdisziplin, die zersetzen alles. Ja, die hängen Geografiefachschaften rum, verbrauchen das Geld für Leute, die vielleicht wirklich Geografie studieren wollen. Das ist doch zum Kotzen. Ja, aber keiner von euch hat kritische Geografie studiert, deswegen dürft ihr euch keine Meinung dazu erlauben. Ah, ich erinnere mich da. Ich habe genug gelesen über politische Ökonomie, Governmentality, Feminismus, Antirassismus und Antiimperialismus. Vor langer, langer Zeit, als wir noch gar nicht die Weltraumaffen waren, da hatte ich mal so einen Artikel beziehungsweise einen Hinweis auf eine Veranstaltung an der Universität Göttingen, der sich dann nannte Marx für Querfeministen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass einer der Sachen, was da als Zielgruppe mit beistand, Geografiestudenten waren. Und ich mich damals schon gewundert hatte, warum das wohl so ist. Aber jetzt wundere ich mich nicht mehr. Das ist wohl eine spezielle Klientel oder so. Scheinbar, ja. Ja, auf jeden Fall, das mit der kritischen Theorie bedeutet nur, dass man kritisch ist. Das bedeutet nicht, dass man Theorie haben will und Empirizismus ablehnt. Ein Verständnis für Raum als kritisches Werkzeug. Kritische Geografen achten besonders darauf, wie räumliche Anordnungen und Repräsentationen benutzt werden können, um Unterdrückung und Ungleichheit zu erzeugen. Kritische Geografen identifizieren in wechselnden Intensitäten, wie Raum gleichzeitig als Schleier und als Werkzeug der Macht gebraucht werden kann. Was soll das? Fuck. Und ich wollte an der Stelle auch nochmal hinweisen, dass natürlich Marxismus was anderes ist wie Feminismus, Postmodernismus was anderes ist wie Marxismus, Poststrukturalismus, ob jetzt im engeren französischen Sinne oder im angloamerikanischen Sinne was anderes ist wie Marxismus oder Postmodernismus und dass auch Queer Theory was anderes ist. Teilweise haben die Frankfurter Schule und die Postmodernisten heftige Austausche, also Auseinandersetzungen gehabt, wer dann jetzt mehr Recht hat und wer die bessere Theorie hat. Also es ist nicht alles so, dass es da nicht auch Unterschiede und auch Grabenkämpfe gab, aber es gibt halt auch ein bisschen so einen roten Faden, der sich überall so ein bisschen durchzieht, auch wenn jeder einzelne Begriff tatsächlich auch was komplett anderes meint. Und auch Governmentality ist was anderes wie Marxismus. Also das muss man schon festhalten, aber es ist halt schon auch so, dass es halt so eine gewisse Gruppe an Menschen so eine Strömung gibt, die halt oftmals aus diesen verschiedenen Feldern sich Ideen holen und dann halt sowas zusammenbacken, wie die kritische Geografie. Ja, also. Kannst du nochmal hochscrollen, weil hier, die geben sogar zu, dass es noch ungelöste Fragen in der kritischen Geografie gibt und ich wüsste gerne, welche das sind. Hier oder? Wie flach ist die Erde zum Beispiel? Nee, das war direkt unter dem, was wir eben hatten, so. Unter dieser Aufzählung. Die erste ist... also die erste ist, dass überraschenderweise total wenig Menschen über die Ergebnisse und Forschungen von kritischen Geografen sprechen wollten. Mit wenigen Ausnahmen wie Harvey. Das ist natürlich echt doof. Die zweite, bei der zweiten geht es darum, die kritische Geografie zu institutionalisieren. Auch wenn sich kritische Geografen als Rebellen und Außenseiter sehen, ist das kritische Denken in der Geografie vorherrschend geworden. Das ist sogar mit einem Zitat hinterlegt. Okay. Kritische Geografie ist nun im Herzen der Disziplin Geografie zu verorten. Manche sehen Institutionalisierung als ein natürliches Resultat der analytischen Stärke und der Einsichten der kritischen Geografie, während andere glauben, dass die Institutionalisierung nach sich zieht, dass man halt praktisch kooperiert mit dem Schweinesystem. Die Frage, ob die kritische Geografie weiterhin ihr Commitment zu politischen Veränderungen behält. Ich fand das geil. Also die Frage ist, ob diese Institutionalisierung halt einen Schritt zu weit ist oder ob sie einfach die Folge davon ist, dass die kritische Geografie einfach so geil ist. Die sind so gut, die sind das Herz der Geografie inzwischen. Und da muss man schon noch mal Fördergelder annehmen, glaube ich. Da muss man auch schon mal ein Doktorat annehmen oder vielleicht sogar eine Profstelle, auch wenn das früher vielleicht irgendwie anders klang. Aber um der guten Sache willen, ne? Arschgeigen. Ich find's klasse. Und natürlich müssen als letzter Punkt müssen natürlich die Leute, die nicht weiß sind, auch besser beachtet werden, bla bla bla. Ein Japaner ist auch ganz super. Wer hat diesen Artikel geschrieben? Der ist völlig lächerlich. Also gab es da nicht mal sowas wie Neutral Viewpoint als Voraussetzung, dass irgendwie ein Artikel erscheint bei Wikipedia? Ne, ist lange her. Hier kommen wir nun zur feministischen Geo-Rundmail, wo sich die feministischen Geografen, Geografie-Leute über Dinge austauschen und da wollten wir zur Seite 19 springen. Die haben in ihrer Rundmail auch interessante Sachen wie Critical Race Theory, Intersectionality, also ja, Identitätspolitik, aber das hat alles nichts miteinander zu tun und es ist nicht klar, ob irgendwas mit irgendwas was zu tun hat, weil Gründe. Auf jeden Fall geht es hier um das ist doch die Quellen vom Vorangegangen, aber sie tut sich auch wieder auf Butler beruhen. Wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, da sehen wir eine Werbung von Brot für die Welt, die man sich angeschaut hat. Und die lautet da, für jede dritte Frau endet die Liebe Schlag auf Schlag. In Indien wird ein Drittel aller verheirateten Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Wir unterstützen sie dabei, ein Leben in Würde zu führen. Brot für die Welt, Frauen. Und dann bittet Brot für die Welt um Spenden. Und weiter oben wurde noch geschrieben, dass man doch jetzt mal für Brot für die Welt und feministisches Seminar anbieten sollte, dass sie sich da die Wissenschaftler halt holen sollen und sie bezahlen, damit sie halt ein feministisches, geografisches Coaching bekommen, weil innerhalb dieser Werbung werden Geschlechterstereotype und rassistische koloniale Stereotype weiter verbreitet. Besser wäre es, wenn man nicht darauf hinweist, dass es Probleme in Indien gibt, weil man dann vielleicht als Europäer halt auf die Inder halt runterguckt und es dann halt wieder zu kolonialistischen Ideen führt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass halt, wenn die Frau geschlagen wird, dass ja dann die Opferrolle der Frau als Stereotyp auch wieder herauskommt und dass die Werbung ja an sich gar nicht stereotypfrei ist und ich weiß jetzt nicht so genau, wie man das anders machen soll. Es wurde auch ein Beispiel genannt, aber das fand ich nicht so einleuchtend. Also im Grunde sollte Brot für die Welt schreiben, in Indien passiert was. Wir dürfen ihnen nicht sagen, was, weil das rassistisch wäre, aber wir brauchen ihr Geld für ihre Hilfe. Und ja, ich finde es klasse. Also, ich finde es super. Schön, dass wir feministische Geografie haben. Also, feministische politische Geografie. Also, aber die Begriffe wechseln sich auch manchmal. Also, ja. Wenn ich mal doof fragen darf, wenn die eine Rundmail schreiben, heißt das dann, dass die Erde doch rund ist? Ja. Ja, da glauben die ja wahrscheinlich auch dran, die runde Erde. Aber wahrscheinlich denken die auch, dass die Erde eine Frau ist, weil die rund ist. Und ich meine, die hatten in ihrem Newsletter-Archiv auch eine Rundmail mit der Überschrift Intersektionalität, aber ich habe mir das dann in dem Fall nicht gegeben, weil es mir dann doch zu hart war. Vielleicht mache ich das mal noch, aber mal gucken. Und ich finde natürlich, wir dürfen feministische Geografie und kritische Geografie nicht über einen Kamm scheren, weil das ansonsten also böse wäre. Also, ja. What explains racial, gender and other group-based gaps? Hier schaut sich ein Psychologe die verschiedenen Gaps an und sozusagen die Forschung in der Intersektionalität und er sagt halt, dass sozusagen ja die Stereotype-Forschung halt einen linkslastigen Bias hat, weil man in der Regel sich nie anguckt, warum asiatische Amerikaner und jüdische Amerikaner in der Regel besser verdienen als weiße Amerikaner und man erklärt auch nicht, warum man beschwert sich halt darüber, dass sozusagen die Gesellschaft nicht wirklich untersucht wird, sondern dass halt ein linkslastiger Bias vorhanden ist. Und er geht ja halt ganz gut in einem wissenschaftlichen Kontext drauf rein. Also das solltet ihr euch mal anlesen. Also ich fand es interessant. Hat das was mit Vererbung oder so zu tun haben? Achso, das ist von mir. Habe ich gelesen, was ging mir wo? Und zwar ist das eine Studie, ja, eine relativ ernstzunehmende Uni-Studie wohl, von jemandem, der herausfinden wollte, wie das ist, wenn man antifeministische Literatur verbreiten will oder dafür einen Verlag sucht und ein Buch entsprechendes drucken will und so weiter. Also kurz gesagt, das geht irgendwie nicht. Ne? Man macht das entweder alleine, selber im Eigenverlag oder gar nicht. Ja, und was man irgendwie einreicht bei öffentlichen und rechtlichen oder bei Privatsendern oder sowas, das wird in der Regel auch nicht genommen. Die Privatsender sind immer ein bisschen offener. Aber speziell unser Staatsfunk ist ja auch sehr verschlossen. Dann gab es noch einen langen Absatz wohl über den Arne Hoffmann, der auch versucht hat, Bücher zu veröffentlichen. Und es klappte nicht und so. Also da wird systematisch teilweise die Information zurückgehalten. Ich kann mich daran erinnern, dass Bettina Arndt aus Australien auch erzählt hat, dass sie so eine häusliche Gewaltstudie ja nicht veröffentlicht bekam partout und bezog sich dann noch auf eine andere Geschichte, glaube ich. Also auf denen ist das unheimlich schwer gefallen, irgendwie gehört zu werden, speziell dann im wissenschaftlichen Bereich. Ging das irgendwie gar nicht und in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kann das irgendwie, ich kann mal keinen Fuß fassen. Und wie gesagt, das ist jetzt irgendwie untersucht und wer es ganz genau wissen will, der kann sich das dann durchlesen. Kostenloses PDF. Und eine wissenschaftliche echte Arbeit sozusagen. Ja, nur in jeder Ecke. Damit haben wir nichts zu tun. Das macht so Maß. Ja, das ist einfach mal was Leichtes zum Thema. Wir haben ja heute schon so viele wissenschaftliche Studien gehabt. Und hier hat jemand also in seiner wissenschaftlichen Studie darauf abgehoben, dass wenn man das menschliche Skelett ein bisschen verbiegt, dass es die Silben oder Schriftzeichen für den Namen Muhammad bildet. Praise be upon him. Ja. Jetzt glaube ich ja, auch. Muss auch ein Wunder. Ne? Und es gibt auch das Gleiche noch über den Handwurzelknochen und die ausgestreckten Finger, die bilden den Namen Allahs. Also wir können eigentlich uns nicht mehr gegen die Wahrheit sträuben. Ich konvertiere morgen. Ihr solltet auch einen Termin machen. Ja, ich würde schon sagen, ja, das hier war schon länger angekündigt und sollte jetzt über die Tage irgendwie stattfinden. Auftritt von einem muslimischen Rapper, der irgendwelche Dschihad-Sachen gesungen hat in Frankreich, quasi ja, in der Nähe vom Bataclan, von wegen reinreiben gegen die Hauptmann. Ja, er will im Bataclan auftreten. Ach, im Bataclan selbst. Ja, und er hat selber einen Song geschrieben, der heißt Bataclan, und er ist ein muslimischer Rapper. Also ich weiß nicht, wie scheiße, ich verstehe auch nicht, dass das Bataclan ihn bucht, ganz ehrlich. Ich meine, die konnten natürlich sagen, jeder darf seine Meinung sagen und Meinungsfreiheit und so. Und sonst wäre es Zensur, weil das ja nicht der Staat macht. Aber auf der anderen Seite finde ich nicht, dass man an so einem Ort gerade, also auf dem Hügel sterben sollte. Da gibt es sicherlich noch genug Hallen in Paris, in denen nicht irgendwie Leute von Islamisten umgebracht worden sind, wo dann jemand irgendwie islamistischen oder islamischen Rap irgendwie zum Besten geben muss. Ja, hier schreibt Nazi. Ein alter weißer Mann, der Historiker ist, schreibt hier darüber, dass man das Rettung halt nicht verpflichtet, die Menschen einwandern zu lassen. Und ich finde das ein wichtiger Punkt. Also, ja. Aber ist er auch ein kritischer Historiker? Er ist kein kritischer Historiker und er hat sogar ein vierbändiges Buch geschrieben, Geschichte des Westens. Also, wo er halt auf die Entwicklung im Westen eingeht. Und ich habe da jetzt irgendwie nichts mit Heteronormativität gesehen oder kritischen Gedanken. Und ich glaube, deswegen ist er Teil des Faschismus. Also definitiv. Also. Ja. Aber habt ihr mitbekommen, dass zum Trotz aller Vernunft der Hamas heute auch wieder lauthals angekündigt hat, dass wir von diesen aus Syrien evakuierten Weißhelmen einen Anteil aufnehmen. Ich meine, das ist doch relativ klar, dass das auch alles strenggläubige Muslime sind, oder? Diese Weißhelme. Oder täusche ich mich da? In die Richtung weiß ich nichts über die Weißhelme. Ja, aber also, die sind doch eigentlich eine Rebellenorganisation eher als eine Staatsorganisation. Die Rebellenorganisationen sind doch eigentlich alle. Ja, wurden die nicht von UK aus gegründet, also mit Geldern von Großbritannien als Macht sie das unverdächtiger oder verdächtiger? Ich weiß, es gibt einen Haufen Kritik und Theorien um die, aber ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt, wenn du kein Arabisch kannst, kommst ja, du für dich nicht mehr weiter. Also, warum muss dann der Mars vorpreschen und sagen, wir nehmen die? Hätten wir nicht mal einmal sagen können, nee, das ist uns zu heikel. Die können doch erstmal im Libanon unterkommen. Wäre doch eigentlich mal eine Maßnahme. Ja, auf jeden Fall, hier hat eine Autorin ein Buch darüber geschrieben, über einfaches Leben und wie gut das ist. Unter anderem halt auch über diese Tiny House Bewegung, wo halt irgendwelche Leute sich bei so einem kleinen Schuppen auf Rädern irgendwie bauen oder einen Schuppen, der irgendwo auf einem Häuserdach steht oder so. Und sich halt gewundert, ob man das könnte, so auf 6 Quadratmeter wohnen, total toll und so. Ja, die hat halt auch eine Eigentumswohnung besessen, in der ein älterer Herr gewohnt hat. Und weil sie eine Familie gründen wollte, hat sie quasi gesagt, Eigenbedarf. Und der Herr hat dagegen geklagt und hat aber verloren und ist dann auch kurz danach verstorben. Und es geht hier bei diesem Taz-Artikel, jetzt habe ich es in eine Richtung verwechselt, geht es so ein bisschen darum, ob das jetzt, also die Taz ringt hier so ein bisschen mit sich, was jetzt hier das größere Schweinesystem irgendwie ist. Also es tendiert ganz stark zu, na klar, das ganze Wohnungsmarkt ist fui, weil da wollen sich die Leute ja nur bereichern und man kann die Leute da wohnen lassen, wie sie wollen und so weiter und so fort. Ja, aber es war halt so vom wie man dann versucht, das irgendwie zu rationalisieren, das ist halt ganz interessant. Dieser Artikel. Das war von Mammon. Mammon? Aber der ist kurz zu AFK. Dann machen wir weiter. Da bin ich wieder. War das von mir? Nee. Von Mammon, so. Habe ich gesagt. Ach so, okay. Nee, war ich auch gerade kurz AFK, war das hast du nicht mitgekriegt. Okay. Meta. Ja, das ja hier, ich glaube, es war auch von Mammon, aber Rundfunkbeitrag-Kram kriegen wir, denke ich mal, auch so zusammen. Also es gab jetzt eine Entscheidung, da waren ja mehrere Sachen, die daran geprüft werden sollten an dem Rundfunkbeitrag, an der Verfassungsmäßigkeit. Unter anderem hat ja da die Autovermietung Sixt hatte ja geklagt, weil die müssen für ihre Autos auch so eine Abgabe machen pro Auto. Anteilig und so. Es beläuft sich natürlich irgendwann auf einen ziemlich hohen Betrag, wenn man so viele Autos halt besitzt wie die Firma. Und die haben jetzt auf jeden Fall nicht recht bekommen. Das war dann wohl mit der Begründung, dass ja die Tatsache, dass da Radios drin verbaut sind in den Autos, ja für die gut ist sozusagen. Also das können sie ja dann quasi mitverkaufen. Und deswegen müssen sie dann da auch Geld für nehmen. Für den Rundfunk, den man da den man da empfangen kann über die Radios von dem Auto. Und ja, also Recht bekommen hat auf jeden Fall jemand, der da prüfen wollte, dass er halt eine Zweitwohnung hat. Und für diese Zweitwohnung, weil das ja im Moment pro Wohnung ist, natürlich für die Zweitwohnung auch bezahlen musste. Und das muss jetzt geändert werden. Also der hat quasi Recht bekommen, da muss es dann irgendwie bis 2020 jetzt eine Lösung für geben vom Gesetzgeber, dass das anders geregelt wird. Also dass es wohl halt eine Benachteiligung von der Person, wenn die zwei Wohnungen hat, scheinbar. Und also andere Sachen wie, dass man ja auch mehr quasi bezahlen muss, wenn man alleine wohnt in der Wohnung oder so, das ist den Leuten scheinbar egal. Also es wurde jetzt auch nicht mit geprüft, aber könnte man ja auch argumentieren, wenn man jetzt in einer WG wohnt, muss halt nur einmal bezahlt werden, der Beitrag von allen quasi zusammen, so wie es im Moment gelöst ist. Wenn man alleine wohnt, muss man natürlich alleine bezahlen. Ja. Ja, und Kritiker werfen dem Ganzen natürlich vor, dass es da eine Befangenheit gab von dem einen Richter da im Verfassungsgericht, weil der halt der Bruder von jemandem ist, der auch mit diesem Rundfunkbeitrag zu tun hat. Und das scheint wohl, also Beobachter des Prozesses meinen, dass das eigentlich nicht nachvollziehbar ist, so wie das abgelaufen ist. Da gab es auch ein ganz gutes Telefoninterview jetzt mit dem Holger von Massengeschmack und dem einen Anwalt, der in dem Prozess da einen vertreten hat, eine Partei von den Leuten, die da geklagt hatten. Und der sagt halt eben auch, dass es da gewisse Rechtsnormen irgendwie gäbe, die jetzt irgendwie damit eigentlich nicht zusammengehen. Also auch da irgendwelche neuen Begriffe jetzt irgendwie eingebracht worden sind, die bisher noch gar nicht irgendwie da drin waren und was das dann in Zukunft für Implikationen hat für andere Verfahren und so, und man müsste jetzt als nächsten Schritt dann eigentlich vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und da halt eben argumentieren, dass er halt eben der Typ, der Bruder von dem einen war und so, dass es quasi kein fairer Prozess gewesen ist. was dann der Europäische Gerichtshof da irgendwie kippen könnte. Das wäre quasi das Einzige, was man da im Moment noch als Instanz offen hätte, weil das Verfassungsgericht ist natürlich bei uns schon die höchste Instanz. Ja, dieses hier hatte eigentlich der Price eingereicht, der ja heute leider nicht dabei sein konnte wegen technischen Schwierigkeiten. Und hier geht es um die Stadt San Francisco, die er sich ja häufiger interessiert. Und jetzt sind die halt auf die glorreiche Idee gekommen, dass ja bei Wahlen für das Board of Education, also quasi für die Aufsichtsgremium für die Bildung in San Francisco. Ist ja in Amerika so, dass solche Posten halt auch von den Leuten gewählt werden, genauso wie in manchen Staaten halt Richter auch von den Wählern gewählt werden, da auch richtige Kampagnen fahren müssen und so wie Politiker quasi. Und da haben die jetzt irgendwie im dritten Anlauf das geschafft, dass jetzt auch Nicht-US-Bürger registrieren können, um an dieser Wahl für dieses Aufsichtsgremium halt dran teilzunehmen, mit der Begründung, dass sie ja eventuell auch Kinder haben, die an Schulen in San Francisco gehen und deswegen ja auch daran interessiert sind, wie die Bildung da vonstatten geht. Und ja, deswegen hat man das jetzt so gemacht. Und es gibt eine republikanische Kongressabgeordnete, die in diesem Beitrag zu Wort kommt und die halt sagt so, nee, dieses Bürgertum gibt es ja nicht umsonst, so dass man irgendwo Staatsbürger ist und das ist ja mit Rechten und Pflichten verbunden und man kann ja nicht einfach sagen so, ja, die sind ja jetzt auch irgendwie beteiligt und deswegen müssen sie jetzt auch irgendwie ein Wahlrecht haben. Ja, die ist halt nicht so ein Fan davon. Und ich fand auch dieses eine Zitat von einem der Befürworter ganz lustig, der dann so gesagt hat, ja, third time's the charm. Ne? So, dass es drei Anläufe gebraucht hat, um dieses Gesetz halt zu verabschieden. So, alle guten Dinge sind drei. Naja. Ist auch vielleicht nicht so unbedingt gut für die Demokratie, so nach dem Motto, wiederholen es einfach, bringen es einfach so oft ein, bis es irgendwann dann durchkommt. Also, naja. San Francisco. Ja, Mama ist wieder da. Das war hier von dir. Wolltest du dazu noch was sagen? Nee. Das habe ich mir diesmal eingereicht. Du bist sehr leise gerade. Das muss ein Fehler sein. Das war ein Fehler, glaube ich. Das ist aus Versehen dann reingerutscht. Das ist von letzter oder vorletzter Woche oder noch älter. Okay. Ne? Ja, das war so ein langes Ding. Dann nicht. Ja, das ist schon ein paar Tage älter. Ich war ja jetzt zweimal nicht da, deswegen stimmt das schon. Das ist schon eine Weile her, dass ich das angehört habe. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen erstaunlich und ich habe es nicht ganz verstanden, warum jetzt die Altersarmut irgendwie weg sein soll. Die haben da ganz, ganz lange irgendwie ein vorgerechnet und so weiter. Kann ich gerne mal verlinken, wenn es einer versteht. Kann er mir auch gerne auf die Sprünge helfen. Ja, gut, die Quellen auf jeden Fall. Bitte? Kommt in die Quellen, sage ich. Ja, dieses hier war auch eigentlich von Price. Da geht es um, dass die Regierung in England beziehungsweise Geheimdienste jetzt gerne Kinder rekrutieren möchten als Auskunftsgeber, quasi als Geheimagenten sozusagen. Und man richtet sich da wohl vor allem gegen Islamisten. Also die erhoffen sich halt, dass Kinder irgendwie quasi ihre eigenen Eltern dann verpetzen, dass die irgendwie Islamisten sind. Coole Idee, die brauchen nur einen Lolli als Bezahlung. Ja, gut, also erinnert man auf muss jeden ja Fall auch ziemlich stark an 1984, wo ja auch quasi beschrieben wird, wie die Kinder da ihre Eltern wegen Falschdenk alle anzeigen sollen und so. Also generell ist ein Zeichen von einer offenen und freien Gesellschaft, dass Kinder andere Menschen bespitzeln. Das ist definitiv Fortschritt. So. Go UK. So. Das war, glaube ich, von Ebel. Ja, das war von mir. Also, da gibt es eine Studie, die sich die Publisher-Industrie, also die Verlegerindustrie in Großbritannien anschaut. Und man hat festgestellt, dass halt dort zu viele weiße Menschen arbeiten. Und deswegen hat man halt damit Probleme, weil man braucht mehr Diversität. Und das ist auch ganz interessant, dass 84% sind weiblich. So, das ist auch ganz interessant, dass das kein Problem, dass es irgendwie zu weiblich ist, dass man da nicht irgendwie ein paar Frauen zwangsrekrutieren sollte für die Hochseefischerei, um für Diversität in allen Berufssparten zu sorgen. Und generell sagt man halt hier, dass man erst ein ordentliches Ergebnis hat, wenn man so 60-40 ankommt. Also 40% BAME, also BAME, Black Asian Minority Ethnic Background. Und ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, ob es nur 60% weiße Briten gibt. So, das habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich frage mich halt, wie 60-40 zustande kommt. So. Und ich wünsche aber dem Verlagswesen in Großbritannien viel Glück auf dem Weg der faschistischen Säuberung von diesen ekelhaften weißen Menschen, die in ihrer Branche arbeiten. Und ein Ding wäre noch anzumerken, obwohl es ja wirklich überwältigend viele Weibchen gibt, die in der Branche arbeiten. Also so hier 84,6%. Es ist interessant, dass halt Männer irgendwie in die oberen Positionen es schaffen und es ein Wage Gap von 15% gibt in der Branche. Und ich finde es halt klasse, dass die wenigen Männer, die in der Branche arbeiten, dass sich hocharbeiten, während die ganzen anderen Frauen sich darüber beschweren, dass es ein Wage Gap gibt. Ich finde es klasse. Also ich absolute Top-Journalie hier vom The Guardian und ich finde Report auch klasse und ich hoffe, dass Diversität obsiegen wird und ich freue mich auf neue gute Nachrichten aus Großbritannien. Ja. Ja, das habe ich auch nochmal eingereicht, weil ich das auch eine relativ erstaunliche Meldung fand, dass sie sich jetzt in diesem, ich weiß nicht genau, was es heißt, aber sie haben es irgendwie jetzt in der Verfassung festgeschrieben, dass sie ein jüdischer Staat sein wollen. Was wir irgendwie sowieso schon waren, aber bei der Gelegenheit wollte ich mal erzählen, dass ich habe so einen YouTuber abonniert, der kommt aus Israel, dass er erzählt hat, dass die arabische Partei in Israel, also das haben die da durchaus, ja, dass sie jetzt drauf und dran ist, irgendwie die Regierung zu erobern, Regierungsmacht, auch aufgrund der Zahl der Leute einfach, die da ist, die Zahl der Araber, die da mittlerweile wohnen und so weiter. Also die haben sozusagen dasselbe Problem mit Umvolkung oder so oder Übervolkung wie wir und haben das jetzt versucht irgendwie offenbar ja, zu begrenzen, damit das sie ihren Staat als jüdisch erklärt haben. Was es dann bringt, wird man sehen. Wir wollen sie, glaube ich, ziemlich ätzend dann kämpfen. Ja, fand ich irgendwie eine krasse Meldung. Und Israel confirmed as no state. Israel confirmed as no state. Ich unterbreche diese Sendung für eine kurze Breaking News. Mesut Özil ist aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Oh. Hat er es endlich eingesehen? Das hat jetzt aber nichts mit diesem zu tun, was wir gerade eingeblendet haben. Wer war es? Für die Aluhüte, die jetzt zuschauen. Natürlich möchte er nicht länger als Sündenbock dienen. Für die Inkompetenz und Unfähigkeit des Präsidenten, seinen Job ordentlich zu erledigen. Also des Präsidenten des DFB. Okay. Das macht den Augendruck, oder was? Mit schwerem Herzen und einer langen Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit spüre. Ich glaub's ja nicht. Du hast heute doch noch erklärt, du würdest das Foto wieder machen. Du verstehst einfach nicht, was die Kritik an dir ist, lieber Mesut. Ja, nee, wir verstehen das alles nicht. Aber mit einer Kübra-Umerziehungsmaßnahme wird das schon werden. Ja, mehrtägig bitte, für alle. Mehrtägig und teuer muss es sein. Also wenn jemand eine Umerziehungsmaßnahme für die Weltraumaffen in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel sponsort, wir überlegen uns das. Ne? Genau. Aber mehrtägig. Wir legen uns dann in den Pool und lassen uns das Gehirn waschen. Genau. Und ich hätte gerne einen Nokando-Whisky, der auf meinem Bettregal steht. Ich fange dann auch wieder an zu trinken. Dann dachte ich so, dass ich abends kann man wieder rassistisch sein. Ja, wie die britische Labour-Partei ihren eigenen Parteichef von Micro-Targeting linkt, das ist so ein Ding gewesen, dass quasi bei der letzten Parlamentswahl ist jetzt rausgekommen, dass die Labour-Partei halt eben so ein bisschen, also diverse Leute, es gibt ja sowieso so einen starken Flügel, der halt mit dem Corbyn nicht besonders viel anfangen kann. Und viele von denen waren halt auch der Meinung, dass quasi seine Vorstellung von Werbe, also womit man halt ans Volk gehen sollte sozusagen, mit welchen Messages, die für nicht so produktiv gehalten haben, aber die haben dann quasi trotzdem Werbung halt geschaltet, aber nur bei sozusagen Corbyn-Anhängern und ihm halt direkt in seinem Umfeld, damit man halt eben, dass er nicht gemerkt hat sozusagen, dass das quasi die normalen Leute nicht erreicht hat. Also er hat sich halt gedacht, so ja, prima, läuft ja überall. Und die Leute, mit denen er verbunden war, halt eben auch. Aber in Wahrheit hat das Ganze halt keine große Streuung bekommen. Und die haben halt viel Geld ausgegeben, nur damit er sozusagen happy ist. Obwohl halt die eigentliche Botschaft, die er raustragen wollte, an die Briten dann quasi gar nicht seine Blase verlassen hat. Das ist irgendwie eine News, die ins linke Lager passt. So, ExoMars Rover Naming Competition. Die lernen aber auch gar nichts, die Briten, oder? Also hier ja, kann man. Das funktioniert total gut, weil du musst hier noch eine Begründung eingeben. Mars Rover Mac Mars Rover Face. Ja. Mars Mac Rover Face. Begründung. Also ich habe ein Essex in Space Exploration angegeben. Und als Begründung? Ja, dass es ethisch wichtig ist, halt den Weltraum zu erforschen. So, für die Menschheit. So. Wir sollten Gamergate aufwecken und und das Ding Ethics nennen. Ja. Ich ja, find's lustig. Aber ich glaube, irgendwie Fuck you, Lee Alexander werden sie wohl nicht machen. Ja. Ethics wird mir schon reichen. Weißt du noch damals, als Gamergate Geld gesammelt hat, um einen Seelöwen zu unterstützen, der dann Ethics genannt wurde? Ja, ich erinnere mich. Ja. Damals. Ich glaube, das ist die Teil. Oh ja, die News hier auch richtig, richtig geil. Obama out here sounding like an alt-right neo-Nazi. You can't do it if you insist that those who aren't like you because they're white or because they're male, that somehow they lack standing to speak on certain matters. In other news, former President Barack Obama comes out as alt-right. Wait, what? Did Obama just become a Nazi? White speech is hate speech. Ja, weil Obama Intersektionalität kritisiert hat, ist Obama jetzt ein Mitglied der alt-right. Perfekt. Ich finde es klasse. Das ging ja schnell und einfach. Und das, obwohl er aus Kenia kommt und nicht in Amerika geboren wurde. Weißt du, interessant ist, dass ja Gamergate hat ja die Alt-Right gegründet und Alt-Right hat ja Trump und Obama ins Amt gebracht und damit ist Gamergate schon für ziemlich viele Sachen verantwortlich, finde ich. Also, ja, das sind die hinten die Strippen ziehen. Wir sind hier nämlich eigentlich die Puppenspieler. Wir müssen jeden Sonntag würfeln, wer die Merkel spielen muss. Dann riecht der Arm immer so komisch. Genau, wir haben auch extra mit YouTube geredet, dass sie unsere Subscriber-Zahlen mal künstlich niedrig halten sollen, damit es keiner merkt. Ja. Ich muss auch noch Sockenpuppen machen heute Abend. Apropos Sockenpuppen, hier Dr. Random Cam hat mal wieder eine schöne Co-Produktion gemacht. Okay, mit wem? Hat irgendwie, der macht auch ein neues Album. Cool. Da bin ich auch gespannt. Er ist echt unterhaltsam. Ich habe gedacht, der wäre in so einer Band, die recht bekannt ist, aber habe ich auch nur einmal so als Hinweis irgendwie verstanden, aber. Okay. Nee, ja. Der ist Solist. Okay. Ja, und Album, ich glaube, er hat jetzt gerade eins rausgebracht, aber mit fast nur Sachen, die er schon irgendwann mal in Videos verwurstet hat. Auch den Solisten sind immer so schlecht, wenn die einen guten Sound machen und gute Stimmung oder so, dann werden die in den Irish Pubs weltweit rumgereicht und können irgendwie hin und her ziehen. Und Spaß ja, das hat er ja, glaube ich, auch ein paar Jahre lang gemacht, aber ich weiß nicht, ob er noch so geil drauf ist. Also ich würde Eintritt bezahlen, auf jeden Fall, wenn der bei mir hier um die Ecke auftreten würde. Also, er ist einfach lustig und er hat halt im Gegensatz zu vielen anderen Leuten keine Schere im Kopf. Ja, ich mag ihn auch ganz gerne. Also ich wollte noch darauf hinweisen, dass in der Zeit, in der ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, dass 17.280 Menschen der extremen Armut entflohen sind. Das bedeutet, dass sie jetzt mehr wie 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Alles nur dank uns. Genau. Metadaten fährt los. Ja, jetzt gehe ich in den Wald und fäll einen Baum, um das wieder auszugleichen. Weil Nullsummenspiel. Weil wir das Patriarchat aufrechterhalten müssen. Ja. Und es geht nur, wenn wir die Umwelt so bedrohen, dass die Feministinnen abgelenkt sind. Ja, auf jeden Fall haben wir ja heute gelernt, was das Ende vom Kulturmarxismus ist, nämlich Z wie Zynismus. Ja. Ich habe das letzte Woche ja schon gesagt, der heilige Sanktionismus ist der Schutzpatron der Wissenden. Und das ist von mir. Das habe ich nirgendwo gelesen. Fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Wie zum Beispiel den Kulturmarxismus. Und lasst euch nicht gendern und geht in den Wald. Walk haut rein da afraid. Wo ist eigentlich der OPEX? Der ist eingeschlafen. Die Wirkung hat nachgelassen. Und ist eine Perle rumgemacht oder so, ne? Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Haut rein. Bye, bye.